Allahs Nakbar, Allahs Nakbar. Ich glaube, ich weiß, wie sich unsere europäischen Nachbarn irgendwie 1929 oder 1931 gefühlt haben. Wenn ich den Boss vom Bosporus angucke, dann wird mir ganz, ganz anders. Ich weiß nicht. Als Nackbar, als Nackbar. Wer hat da seinen? Bei jemandem schallt es Ja. durch. Also bei mir ist alles okay. Ich habe Kopfhörer. Okay. Willkommen bei den Weltraumaffen. Ja. Ich habe auch schnell noch den OPEX in unsere Titelkarte geschrieben, Danke professionell wie sehr. wir sind. Danke sehr, danke sehr. Ja, Naja. wir beginnen heute mit der Tagesschau von vor 20 Jahren, vom 16. März 1997, und wir lernen jetzt was über die Fluchtwelle. Die Fluchtwelle. Mehrere Staaten setzten auch heute ihre Aktionen fort, um Ausländer aus Albanien herauszuholen. Die türkische Marine brachte 250 ihrer Landsleute vor der Hafenstadt Durres auf ein Schiff. US-Soldaten sicherten den Einsatz von Hubschraubern, mit denen Amerikaner, Türken und Italiener ausgeflogen wurden. In Tirana nahmen italienische Helikopter 30 Menschen an Bord. Unterdessen spitzt sich die Lage auf der anderen Seite der Adria zu. Die Italiener haben Schwierigkeiten, den Flüchtlingsstrom zu bewältigen. Außerdem geraten immer wieder altersschwache und völlig überfüllte Schiffe in Seenot. Die dramatische Rettungsaktion der italienischen Küstenwache, sie begann bereits gestern Abend. Ein mit 856 Personen beladenes Schiff war in der Nacht 2 Seemeilen vor Brindisi auf Grund gelaufen. Das Schiff drohte auseinanderzubrechen. Mit zahlreichen Rettungsbooten waren die Schiffbrüchigen von Bord geholt und in den Hafen von Brindisi gebracht worden. Alle konnten gerettet werden. Unter den Passagieren auffallend viele Kinder, darunter ein erst 10 Tage altes Baby. Wie die Behörden registrierten, kamen sehr viele von ihnen ohne jegliche Begleitung in Italien an. Im Verlauf. Ja, also unbegleitete Kinder, Flüchtlinge auf Booten, die gerettet werden müssen. Es hat sich viel geändert in den letzten 20 Jahren. Irgendwie Nach wie bleiben die vor strengen Nachrichten immer gleich. Also die Nachricht, Personenkontrollen weißt du, Namen, Orte ändern sich, aber der Rest bleibt irgendwie gleich. kam es in der Zwischenzeit zu ersten Auseinandersetzungen zwischen Polizei und albanischen Flüchtlingen. Viele von ihnen besitzen keine Personalpapiere. Keine Personalpapiere, Noch auch eine schon mal. Parallele zu Ja. heute. Die angestiegene Sowohl Flüchtlingswelle im bringt Wald als auch die fehlenden Personalpapiere. nun auch die italienischen Behörden zunehmend in Bedrängnis. Es ist absehbar, dass die bislang gut koordinierte Aufnahmepraxis gefährdet ist. Sollten, so wie heute, Tausende in nur einer Nacht nach Italien kommen, schon gibt es Engpässe bei den Unterkünften. Italiens Ministerpräsident Prodi war heute aufgrund der verschärften Situation nach Brindisi gekommen. Er versprach zusätzliche Hilfsmaßnahmen. Hauptanlaufpunkt heute war der Hafen von Bari, nachdem die Anlaufstellen in Brindisi zeitweise völlig überlastet waren. Ein Ende des Flüchtlingsstromes ist derzeit nicht absehbar. Die EU-Außenminister sprachen bei ihrem Treffen im niederländischen Apeldoorn auch über den Beitrittswunsch der Türkei zur Europäischen Union. Ja. Ankara, Und so hieß es, solle. ich hätte noch kurz was zu der Krise mit Albanien. Bei mir im Dorf hatten wir noch Flüchtlinge aus der Zeit, die hierher gekommen sind, die in unseren Flüchtlingsheimen gewohnt haben, obwohl sie mittlerweile selbstständig waren, eine Firma hatten. Deswegen mussten wir Container kaufen in unserer Stadt, damit wir die neuen Flüchtlinge beheimaten konnten. Nur so lokalpolitisch so. Ja. Grundsätzlich der Weg in die Union offen gehalten werden. Derzeit sei aber ein Beitritt unrealistisch. Die Minister verwiesen unter anderem auf die Menschenrechtslage. Die Türkei hatte kürzlich mit einem Veto gegen die NATO-Osterweiterung gedroht, falls das Land nicht in die EU aufgenommen werde. Ja, das war vor 20 Jahren. Jetzt Irgendwie drohen die Türken voll oft, habe ich das Gefühl. sag mal, aber eine Parallele, die ich halt jetzt gerade nicht feststellen konnte, ist, niemand wurde als Hitler bezeichnet. Was ist denn da los? Jetzt kommt Ja, noch das fehlt. was zur NATO-Osterweiterung, das wollte ich auch noch kurz spielen. Okay. Der russische Präsident Jelzin hat seine Haltung zur Osterweiterung der NATO präzisiert. Russland, so Jelzin, bestehe auf völkerrechtlich verbindlichen Garantien für seine Sicherheit. Ein Verzicht der NATO auf die Stationierung von Atomwaffen in den Beitrittsstaaten reiche nicht aus. Auch bei sonstigen Waffen- und Truppenkontingenten wolle Moskau mitreden. Jelzin äußerte sich wenige Tage vor seinem Treffen mit US-Präsident Clinton in Helsinki. Es wird wegen einer Knieoperation Clintons nunmehr am kommenden Donnerstag beginnen. Ja, also es ist nur Putin, der das nicht mag. Andere Regierungschefs von Russland fanden das immer prima. Und Jelzin hat doch, was war's, 300 Millionen oder 500 Millionen Euro Wahlkampfhilfe aus den USA erhalten, die Russland als IWF-Kredit aufgeschwatzt worden sind später. Also, ja, ich weiß nicht. Was denkt man sich so dabei? So, ich weiß nicht. Ja, da wollte ich Food for Thought nennen das die Anglosachsen. Spielen von dieser Demokratie-Stärken-Konferenz mal wieder vom YouTube-Kanal des Bundesministeriums. Jetzt haben sie sogar ein paar mehr Abonnenten hier gekriegt. Bald holen cool. Sie uns. Aber 88 Aufrufe, das macht mich auch schon wieder stutzig. 88. Ja, ich glaube, das ist ein Nazi-Quote jetzt. Stimmt, guter oder Einwand. Es steht einfach nur für Haha. Weil es ein Witz ist, versteht ihr? Haha. Die eigene Meinung einzustehen, vor Autoritäten nicht klein beizugeben und auf die besseren Argumente zu pochen, das ist Demokratie. Auf die besseren Argumente zu poppen? zu pochen, das ist Demokratie. Ja, ich würde sagen, da sind dann diverse SPD-Minister wohl keine anständigen Demokraten. Ne? Allein diese Fotoinstallation, Mann. Diese Würfel da. Demokratie. Demokratie. Was kann man tun, um die Demokratie zu stärken? Einmal geht es darum, sich Artikel gegen 5 abschaffen. Artikel 5 abschaffen, wie dein Maßboy das machen möchte. Der möchte Deutschland Maß regeln. Es heißt ja nicht umsonst, weniger ist mehr, ne? Juristisch Bürgerrechte einschränken, damit auch in einem Zweifelsfall vielleicht der Vergewaltiger verurteilt wird, der angebliche. Also, weißt du, wenn man die Grundrechte selber abschafft, dann kann schon kein Faschismus oder Kommunismus das machen. Weißt du? Radikalisierung zu wehren. Darüber hinaus brauchen wir zwei Wege. Der eine führt zu mehr Gerechtigkeit. Der zweite Weg ist die aktive Demokratieförderung. Das war gerade ja, Frau Reschke, falls ihr sie nicht erkennt habt. Die Frau Reschke vom NDR war da gerade. Ah, das finde ich klasse. Ich finde die Musik, die passt auch richtig gut. Also ich hab dann ein besseres Gefühl in Sachen Politik, wenn die funky Musik einspielen. Das wird gleich viel besser. Ich habe ja gestern schon mal Everything is Super ins Gespräch gebracht. Das fällt mir hierzu auch wieder ein. So von Gerechtigkeit her und so. Sag mal, kann man das jetzt schon eigentlich als Propagandavideo ansehen? Ja. So wie es gemacht ist, würde ich sagen, ja. Also mit der Musik und den Schnitten ist es schon keine Information mehr. Auf also es ist keine martialische Propaganda jetzt, aber es ist auf jeden Fall halt Information über das, was die Politik tut. Beziehungsweise das, was die Politik behauptet, was irgendwie zu welchen, also es geht ja dann keine konkreten Dinge, es werden ja nur irgendwelche Ideale irgendwie benannt, Demokratie. Ja. Also einfach nur Begriffe in den Raum stellen, dann passt es schon. In dem Kontext ist es halt wirklich. Nein. habe versucht, auf verschiedene Gefahren für die Demokratie aufmerksam zu machen. Einmal die historische Amnesie, dass wir vergessen haben, wie es ist, unter nicht-demokratischen Regimen zu leben. Zum Beispiel in der DDR. Deswegen will Maas uns die Erfahrung wieder bescheren mit seinem Einschränken von Artikel 5. Das ist ja alles Teil der Dienstleistungsgesellschaft hier. Das ist eine Dienstleistung, Artikel 5 eingeschränkt zu bekommen. Ja. Der Populismus ist ein Problem. Und das dritte Problem ist die Frage der Zugehörigkeit. Wer gehört zu dem Demos? Populismus als Wort mag ich einfach nicht. Populismus machen immer nur die anderen. Immer nur die anderen, aber man selber nicht. Jede Partei hat populistische Sprüche, macht populistische Sprüche. Und die muss man halt ein bisschen dechiffrieren und dann sehen, was für Politik dahinter steht. Aber jede Partei hat populistische Sprüche. Jede einzelne. Es gibt da keine Ausnahme. The Reformation shows us how we can take a critical look at our own democracy to make it more just and fair for all participants in our democracy. The Reformation? Was für eine Reformation? Meint er die religiöse Reformation? Ich glaube schon, ja. Ernsthaft? Das meint. 30-jähriger Krieg ist ihm aber schon ein Begriff, oder? Wie das Ganze so, dass es gewisse Geburtswehen gab, bis das alles so. Verständlich aber nebeneinander her. Super hier. Gerecht halt so, ne? Also nichts ist so gerecht wie das, was die, Luther-Anhänger da gemacht haben. Vor allen Dingen, ja, den König mal wieder schön legitimieren und so. Keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Das ist ein internationaler Gast. Woher auch immer, aber es ist wahrscheinlich so, ja, sag mal was Relevantes. So, ja, heute, dieses Jahr ist ja Reformationsjubiläum, die Reformation tut dies, das, jenes. Ja, oder er ist halt von irgendeinem christlichen Think Tank und musste irgendwie da jetzt noch seinen christlichen Standpunkt irgendwie mit reinschuhhornen. Kann gut sein. Kann auch sein, dass es auf diesem Ding irgendwelche Panels dazu gab. Das würde mich bei der SPD auch überhaupt nicht wundern. Ins Ministerium, weil Frau Schwesig ist ja auch eine Spät zum Glauben gefundene. Und Frau Nahles sowieso. Ja, die ist eine schon lange zum Glauben gefunden, aber Frau Schwesig, die hat sich erst spät taufen lassen. Also wenn man diesem Artikel im EKD-Magazin, den ich über sie gelesen habe, glauben kann. Du glaubst Artikeln aus dem EKD-Magazin? Jetzt bist du aber weich auf deine alten Tage. Interviews schon. Also... Ich wüsste nicht, warum die sich das ausdenken sollte, dass sie sich später taufen lassen. Damit sie gewählt wird. Also so eine bewusste Lüge, damit man einfache Menschen dazu bringt, sich zu wählen. Also, meinst du da, wo so. die wohnt doch irgendwo im Osten an der Küste, oder nicht? Meinst du, da ist das, bringt das so viel? Ich kann es mir irgendwie nicht ganz vorstellen, aber. Ist es nicht dann, wenn du sozusagen verordnet Atheist warst in einem Staat, ist dann edgy, dann zu glauben? Weißt du? Ja, das kann sein, aber soweit ich das verstanden habe, hat sie sich erst lange nach der Wende taufen lassen. Also in erwachsenen Jahren halt. Okay, merkwürdig. For all participants in our democracy. It will be a nice platform for me to start think a lot and discovering more about democracy. Ja, vielleicht sollte man die Seite nochmal aufrufen. Vielleicht lernen wir da dann ein bisschen was. Ich frage mich, ob Nahles auch eine Frauenquote von ihrem Gesicht in diesem Video eingefordert hat. So. Mehr Nahles im Video. Was ich auch immer nie verstehe, ist, alle reden immer von der Frauenquote und wenn dann die AfD ankommt und eine Frauenquote in der Ehe haben will, dann sind alle plötzlich beleidigt. Sorry, ich meinte nicht Nahles, ich meinte Schwesig. So rum. Schwesig. Schnappreflex ist eigentlich eine gute Methode, um der Politik Stöcke zwischen die Beine zu werfen. Weißt du, wenn du halt irgendwas bei den Linken oder Grünen siehst, was dir nicht gefällt, musst du einfach nur die AfD bitten, das in ihr Parteiprogramm aufzunehmen. Dann sind sie plötzlich dagegen. Ja. Was hält Deutschland zusammen? Also, Weltraumaffentum? Also wenn wir alle Slogans nehmen, die also ich zum Beispiel jetzt so kenne, das wäre ja, dass jeder einzelne Bürger Deutschland ist mit dieser Kampagne von Du bist Deutschland. Kennt ihr die noch? Ne? Und was hält Deutschland zusammen? Ja, Zelldruck, keine Ahnung, Gravitation, Schwerkraft, so. Was hält den Bürger zusammen? Starke Kinder, starke Jugendliche, starke Demokratie. Deswegen haben wir starke Geburtenraten, über die man in der Öffentlichkeit nicht sprechen kann. Finde ich gut. Man sieht da schon die Kirche irgendwo. Nee, noch nicht. Da ist sie. Du musst ja, Evangelische Hochschule Berlin. Da ist so ein mittleres Ding. Der Deutsche Frauenrat. Gleichstellung als Mutter der Demokratie. Gleichstellung für die Wirtschaft. Gleichschaltung für die Wirtschaft. Mutter der Demokratie. Man erhofft sich damit weiteres Wirtschaftswachstum. Das ist alles. Mehr Steuereinnahmen. Schwarze Null. Kirche und Rechtsextremismus. Ja, das passt zusammen. Demokratie leben. Schluss. Was war das? Wer spielt hier Soundclips? Ich nicht. Der Russe war's. Ich kann gar nichts. Ich kann nicht mal hacken, ja. Also komm. Hintergrund und Botschaft. Ja, Luther und die Reformation. Ja, da habt ihr es. Da kommt's her. Ernsthaft. Wir können so viel von Luther lernen. Nur bitte nicht das Lesen über die Juden. Da könnten sie einen falschen Eindruck von dem Mann bekommen. Mhm. Ja, oder die Frauen oder die Bauern. Ich kann es nur noch mal erwähnen, der hat den Bauern erst Hoffnung gemacht in den Bauernkriegen und dann hat er sie hinterhältig verraten und zugeguckt, wie sie alle geschlachtet worden sind. Das erinnert mich ein bisschen an die Sowjetunion. Es stört mich halt schon irgendwie so. Das ist ein Aufhänger gewesen hier. Informationen rund um Aktivitäten anlässlich des Reformationsjubiläums sind in einem Flyer zusammengefasst. Ja. Es stört mich halt schon so ein Stück, dass das Guckt euch diese Scheiße hier an. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und Luther. Bundesministerium für Luther. Und Reformation müsste das dann eigentlich sein. Aber ist das nicht irgendwie abelistisch, so Reformation zu verlangen? So, was ist, wenn man sich nicht reformieren lassen möchte? Das ist doch das eine Entscheidung. Das heißt dann katholisch. Ah, okay. Und dann stellt man Söldnerheere auf und fängt an, Europa zu verwüsten. Aber Zusammenhalt stärken, ja. Das sind die Leute, die hier für den Zusammenhalt in Deutschland verantwortlich sind. Am Anfang war das Wort. Mhm. Sag mal, wieso ist da Religion so sehr drin verwickelt? Ich verstehe das wirklich nicht. Wegen unserer Politik. Ja, eure Politik hier, ja. Also in der Kolchose wäre das nicht passiert. Ja, das stimmt allerdings. Ich wüsste echt gern, wie viele Anrufe das Gebärdensprache-Telefon kriegt zu dem Flyer, das sie uns angegeben haben. Videokonferenz. Wenn ich Gebärdensprache können müsste, hätte ich bessere Sachen zu tun, als mich über den Luther-Flyer des BMFSJ. Naja, das ist doch eine E-Mail-Adresse, die da steht, oder nicht? Ach, das ist der Zugang. Das ist der Zugang zum Gebärdentelefon. Dann zeichnest du in MS Paint deine Gesten ein und scannst sie rein und dann schickst du ab. Dann passt es. Oh Mann. Tja. Also finde ich auf jeden Fall krass. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, obwohl ich mir das Video auf jeden Fall schon angeguckt hatte. Aber siehst du mal wieder, irgendwelche Medienfuzzis, ne, die internationale Gäste. Ja. Internationale Gäste, du gibst das Stichwort. Groß. Tja, krass. Naja, gut. Das passt auch dazu. Das ist eine Stellenausschreibung. Das Bundeskanzleramt sucht ein Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Und da könnt ihr euch jetzt bewerben. Das sind eure Aufgaben. Erstellung eines Social Media Konzepts. Noch eins. Ja, genau. Eins für Migration und Flüchtlinge jetzt. Strategische Vorbereitung und Planung. Migration leben oder No Migration Hate oder Amadeo Migrationsstiftung nennen. So Aufbereitung relevanter Themen für sämtliche Kanäle in der Online-Kommunikation. Sämtliche Kanäle, also auch MySpace und Alternate. Alle Kanäle. Also auch 4chan, ja. Ja. Ja, und auch 4chan. Den Bulletin Board auf, wie früher. Ich bewerbe mich da und füge einen rare Pfeffer ein, der über Migrationsarbeit aufklärt. Aktion Migration Leben. Wir haben doch mittlerweile die wirklich so viele Kampagnen in die Richtung, dass man sich doch einfach nur noch wünschen würde, wenn die das einmal zusammenfassen. Weißt du, und dann, ich weiß nicht, warum haben das so scheißdrecks viele Kampagnen in die Richtung? Das ist doch, ich weiß nicht, Politik, Recht, im Nachhinein irgendwie so. Ob es ein Master, Magister oder Diplom dafür? Zusatzqualifikation im Bereich Kommunikationswissenschaften ist von Vorteil. Mehrjährige Erfahrung mit ausgeprägtem Bezug zum Thema Migration, Flüchtlinge. Sie stellen schon sicher, dass Sie jemanden von der reinen Wolle bekommen und nicht am Ende jemand kritischen. Kommunikationswissenschaften, das wäre das Erste, was ich einfach nur streichen würde in Sachen staatlicher Förderung. Und ich sage, braucht man nicht. Kann weg. Da musst du Trump wählen, glaube ich. Wann hast du mal was aus einer Kommunikationswissenschaft gehört, was positiv war? Was irgendwie die Menschen vorangebracht hat? Haben wir Kommunikationswissenschaftler, die Erdogan davon abhalten, sein türkisches faschistisches Reich aufzubauen? Nö. Haben wir Kommunikationswissenschaftler, die sich, keine Ahnung, bei Blockupy oder bei Pegida hinstellen und irgendwie mit allen einen Konsens finden? Nee, haben wir auch nicht. Wozu brauchen wir die? Was machen die? Die machen so eine Kampagne. Wen interessieren denn die Kampagnen überhaupt? Wer kriegt was davon mit? Habt ihr ein ausgeprägtes Verständnis für das politische System in Deutschland? Nö. Das lehne ich ab. Ich komme gar nicht von hier. Woher soll ich das wissen? Speichel und Stiefellecker, welcome. Könnten die da auch schreiben. Das Bundeskanzleramt versteht sich als familienfreundlicher Arbeitgeber. Es bietet Jobsharing an und das ist dann wieder ein Punkt in der Statistik, wo sie uns dann nächste Woche erklären, dass es ein Gender Pay Gap gibt. Alter Schwede. Alter Schwesig, ja. Alter Schwesig, ja. Das war von Ewel. Ja. Ja, ich finde es gut, dass wir ja 2015 hatten wir eine Flüchtlingskrise und wir haben jetzt hier die Grafik, wie viele Flüchtlinge nach Europa kommen und wir sehen von 2015 zu 2016 sieht man, dass sich die Krise komplett bewältigt hat, so komplett weg, also wirklich kommt nichts mehr durch und überall ist jetzt Frieden und alles ist gut und das fand ich sehr beruhigend, weil die Zahl einfach aufschlussreich war darüber, wie gut Mutti die Politik rumgerissen hat. Weil als Mutti mobil gemacht hat, dann war plötzlich alles wieder in Ordnung, wie man anhand der Grafik sieht. Also da weißt du, man muss überhaupt nicht, wie das mal so Leute, die nicht studiert haben, sagen würden, ja, die Lebensräume von den Leuten wieder aufbauen und die Bedingungen wiederherstellen, so in den Orten, wo die Leute davor gelebt haben, anstatt sie einfach woanders hinzuschieben. Das ist ja dann vollkommen falsch, ne? Das bringt ja nichts. So. Ja. Ist ja alles super. Weißt du, die sind ja schon direkt hier, dann kann denen auch nichts passieren, dann kann man auch auf die alle aufpassen. Weißt du? Ja. Ist ja doch super. Ja, ich finde das klasse. Also alles ist gut, nichts läuft irgendwie merkwürdig und Diversität ist unsere Stärke. Es ist auch wirklich kuschelig jetzt mittlerweile hier in Deutschland geworden. Müsste Syrien nicht auch irgendwann mal leer sein? Ja, dann gehen wir einfach dahin. Wir gehen da einfach dahin. Ja, aber dahin. Das ist alles kaputt. Ja, ist es doch egal. Dann müssen wir uns wieder Türken holen, die das dann für uns aufbauen, wie wir aus der neuen deutschen Geschichtsschreibung wissen. Also ich würde es kaputt lassen und einen auf Mad Max machen und mit meinem Wüstenbuggy durch die Wüste fahren. Das wäre eine Sache. Aber hör mal, wirklich, das ist ja toll, einfach weil das ja das Ausland ist, okay? Da kommt man ja raus hier aus Deutschland, ja, das ist doch super. Ja. Ich baue mir eine Hütte in Palmyra und grab dann da vor mich hin. Ja. Ja, und die Stimmung da ist bestimmt echt explosiv, haha. Nee, die sind ja dann alle hier, die explosive Stimmung gemacht haben. Ach so, Lustige ist ja auch, wir haben ja... In 200 Jahren können wir den Zyklus dann wiederholen. Also ja. Dann gehen wir zurück nach Deutschland und hinterlassen da in Syrien irgendwie. Genau, Leute, das filmen wir alles. Da machen wir so Livestreams und Leute können dann zuschauen, ja. Und das ist dann so wie Frauentausch, aber mit ganzen Völkern. Völkertausch, so. Ja. Ja, Völkertausch, ja. Der Spaß ist halt, wir haben Asylum Seekers from Other Countries, 340.000. Was sind Other Countries? Und wo überall sind Konflikte? Ich dachte, wir hätten irgendwie, was war's? 38 Konflikte weltweit? Na gut, das verstehe ich aber auch gerade nicht, weil die größten Verdächtigen sind da ja eigentlich alle drauf. Das müssen dann vielleicht, sind das Kosovo? Albanien ist drauf. Nee, also ich meine Ex-Jugoslawien. Aber das sind ja, die kriegen ja kein Asyl mehr. Also ist ja klar. Und ich meine, in Afghanistan ist es halt auch lustig. Du hast da den pakistanischen Geheimdienst, der halt eine Kampagne gemacht hat, um den Leuten zu erzählen, dass man in Deutschland ein Haus geschenkt bekommt und dass man mehrere Autos bekommt, wo dann sehr viele Afghaner, die in Pakistan als Flüchtlinge waren und auch in Afghanistan selber, ihre Läden und Existenz aufgegeben haben, um hierher zu kommen, weil man ihnen falsche Versprechungen gemacht hat. Und dann sind sie hierher gekommen, haben gemerkt, halt, das stimmt gar nicht, was mir da erzählt worden ist. Wenn man sich dann noch überlegt, dass der pakistanische Staat halt auch das groß an Kämpfern stellt, die in Afghanistan für den Islam kämpfen, der ein Interesse daran hat, dass da ein dauerhafter Bürgerkrieg herrscht, dann weiß man wahrscheinlich auch, warum Afghanistan vielleicht doch auch wieder zum Teil ein sicheres Herkunftsland ist, solange die Grenze nicht mit Pakistan geteilt wird, also vom Bundesstaat innerhalb von Afghanistan. Da könnte man mal eine Mauer bauen. Ja, dort wäre eine Mauer wortwörtlich hilfreich, um den Staat zu stabilisieren, weil Afghanistan hat mittlerweile mehr Geld erhalten wie Europa im Marshallplan, also nach dem Zweiten Weltkrieg, und irgendwie ist immer noch nichts aufgebaut. Aber das Problem ist halt, wenn in einem Land die Mittelschicht immer abhaut und die Mittelschicht sind die einzigen, die wirklich flüchten können, dann kannst du die Oberschicht nicht zurechtpfeifen. Das bedeutet, jedes Land, wo halt, also wenn jetzt aus Syrien, Afghanistan, Irak viele Flüchtlinge kommen, Mittelschicht, die könnten im Staat selber was reißen, die könnten das Land rumreißen, die sind jetzt aber hier und der Staat bleibt halt weiterhin so, wie er ist. Und ja, permanenter Konflikt. Ja. Das liest sich auf jeden Fall gut hier. Jugendliche, die Passanten anschießen, aber mit einem Fußball. Jugendlicher schießt Passanten an mit Ball. Angeschossen so, nein. Naja gut, ich meine, krieg mal einen Fußball, der mit ein bisschen Kraft geschossen ist an den Kopf. Ja, okay, das ist ich auch schon Bock, auch vor allem, wenn du nicht damit rechnest. Ja, ja. Wobei, ich fand den Artikel am interessantesten, weil weiter unten ist eine 14-Jährige, die die Polizisten angepöbelt hat. Und warte, wo ist es? Außerdem, scroll nicht weiter runter, scroll wieder hoch. Da. Wo war's? Außerdem mischte sich auch eine 14-jährige Augsburgerin ein. Sie kam einem Platzverweis nicht nach, wollte zunächst nicht ihre Personalien nennen und begann, um sich zu schlagen. Eine Kuriosität am Rande, als die Beamten die Mutter der Frau anriefen und sie aufforderten, die Tochter auf der Wache abzuholen, kam die Frau dem nicht sofort nach. Sie wollte zuerst noch einen Fernsehfilm zu Ende schauen. Ich finde das völlig in Ordnung, sie nicht sofort abzuholen. Ich hätte die da auch erst mal sitzen lassen, damit sie darüber mal nachdenkt. Und dann kannst du sie immer noch abholen nach 3-4 Stunden. Da ist sie schon immer einiges weicher wahrscheinlich. Muss man, auch mal für, man muss auch mal was lernen. Ich meine. Genau, also was lernen wir daraus, wenn eure Kinder sonntagabends ab 18 Uhr. Ey, wenn die mir erzählen, dass meine 14-jährige Polizisten geschlagen hat und keine Ahnung, dann ist es völlig gerechtfertigt, wenn die mal einen Moment drüber nachdenken. Das muss für die Mutter wahrscheinlich schon so, so Routine sein, dass die so, ach so, okay, naja, egal, ich schaue einfach mal weiter. So. Erstmal meine Show zu Ende schauen. Ja, Jemen, Jemen, wunderschönes Land. Das Baby hat so, scheint irgendwie so einen Blick zu haben, so richtig Angst vor irgendwas. Ja, dehydriert und nicht genügend Nahrung. Das ist nee, so der Tod, der dem Kind entgegenlächelt. Der Bill und Melinda Gates Foundation. Die sponsern ja vom Guardian bestimmte Abteile in der Zeitung. Und ja, in der UN, also Jemen wird ja sanktioniert und boykottiert und Jemen ist auf Nahrung von außerhalb angewiesen, tut aber selber auch etwas Nahrung produzieren. Die Nahrungsproduktionsketten wurden von Saudi-Arabien bombardiert und Nahrung darf man nicht nach Jemen schicken und in Jemen verhungern Menschen. Werden viele Menschen verhungern, nachhaltige Schäden erhalten. In der Regel ist es dann auch so, dass du viele Blinde hast, nach einer Hungerkatastrophe, die halt nicht komplett sterben, aber einfach durch die Mangelernährung dann halt blind werden, was dann auch ein Land nachhaltig über viele Jahre einfach schwächen tut, weil wenn du viele Blinde hast, um die sich ein Land kümmern muss und die durch Hunger provoziert worden sind, tust du einfach das Land wirklich nachhaltig richtig kräftig schädigen. Also ja, der kleine Akif, ne? Ich finde das Foto irgendwie komisch. Außerdem, was steht da drunter unter diesem Foto? Exklusives Fotoshooting mit Aki Firinci in seinem Haus in der Weberstraße Bonn. Vielleicht noch die Hausnummer zuschreiben. Das ist schon so ein bisschen Doxing, ja. Ja. Schon so ein bisschen signifikant mehr als einfach nur den Namen nennen, sogar noch die Adresse. Na gut, die Hausnummer nicht genannt. Ja, aber sein Pamphlet Freigabe des Fickviehs habe die Menschenwürde von Teilen der Bevölkerung verletzt. die Menschenwürde von Teilen der Bevölkerung verletzt. Was ist denn das? Ja, aber nur dem Teil, der halt zum Fickvieh gehört. Oh mein Gott. Das ist nur der Teil, der zur Köterrasse gehört. Ja, der. Aber ich meine, wenn es doch stimmt, was soll denn verletzt werden? Ich frage mich, warum Fickvieh jetzt verboten ist und Köterrasse nicht. Ja, weil die Begründung war ja, dass Köterrasse zu weit gefasst ist und deswegen keine Beleidigung darstellt. Aber Fickvieh ist wahrscheinlich zu speziell. Also das ganze Volk ist nicht speziell genug, aber das halbe Volk ist speziell genug. Ja, scheinbar. Da wissen wir schon mal Bescheid. Ja. Da haben wir uns völlig grundlos Sorgen gemacht die ganze Zeit. Stimmt. Aber die zitieren doch, ich meine, hoffentlich zitieren die im weiteren Verlauf des Artikels irgendwas aus dem Text, so, damit man wirklich Nachweise hat. Wobei ich bin mir nicht sicher, ob ich direkt seine richtige Rede gesehen habe, also die Rede, für die er dort angeklagt worden ist, weil ich dem dann nicht komplett im Detail nachrecherchiert habe, aber das, was er da gesagt hat, war halt schon stark von der Ausdrucksweise her. Ja, also, Pirinci nimmt kein Blatt vor den Mund, nee, auf keinen Fall. Aber ich weiß halt auch nicht. Ich habe mich für das, was er dort gesagt hat, nur interessiert, weil er verurteilt worden ist. Also ich habe sein Buch gelesen, sein letztes. Das hat mir jemand gegeben. Und ich habe es halt mal durchgelesen. Also der hat, das ist so ein bisschen wie die vulgäre Analyse halt. Ja? Durchaus gute Talking Points, aber halt mit ordentlich Soße drüber. Und wer halt das nicht ab kann, dass alle Frauen dann irgendwie gleich Schlampen und Fotzen sind und ja, dann sollte er lieber kein Pirinci lesen oder ja, halt, wenn er im Islam das Problem hat, sollte er nicht vulgäre Analyse gucken. Da ist aber schon ein wichtiger Unterschied dazwischen. So sagt er, alle Frauen sind Fotzen, nein, oder nein, dass Frauen Fotzen sind. Aber er benutzt halt solche Sprache schon oft. Ja, okay, aber allein Sprache selbst ist ja nicht Argument genug, so irgendwas zu machen. Ich meine, ja, okay, in dem Fall, klar. Ja, okay, schon, wenn da sich halt eine Frauenrechtsbewegung, keine Ahnung, Gunda-Werner-Institut beschwert, dass hier halt die Würde der Frau herabgesetzt wird und das ist ja. Aber wenn die Aussage doch stimmt, ich meine, es gibt Furzen. So, die gibt naja, aber jetzt hier in dem, wie war das, gibt das Freigabe des Fickviehs, gibt das Fickvieh frei. Ja, aber war das jetzt auf irgendeine Person bezogen? Ich meine, das ist doch alles so total... Es ging um Köln, also ich denke mal, ich kann mir jetzt nicht reimen, was er ungefähr gesagt hat. Halt. Er hat eine 20-minütige oder 15-minütige Rede gehalten, also die sich halt schon einfach schon durchaus vulgär war. Also findet man aber alles auf YouTube, wird auch aus dem Internet nicht rauskommen, selbst wenn der Mars sein Ding durchdrückt, gibt es das halt irgendwo auf Live League oder Daily Motion. Keine Ahnung. Und ich finde auch den letzten Satz in dem Artikel echt armselig, so dieser Hieb hinterher, der einst erfolgreiche Katzenkrimi-Autor, so, weil das so, ja, paff, ja, zum Ausgang nochmal nachgetreten. Als wenn er mit seinen Büchern heutzutage keinen Erfolg hätte. Also zumindest finanziellen Erfolg kann ich mir sehr gut vorstellen. Hm. Bruttostundenverdienst von Frauen laut des Staates 21% niedriger als von Männern. Oft unfair, sagt Martina Budde. Equal Pay Day. Ja. Ja, war ja wieder. Kann ich einfach nicht nachvollziehen, wie das passieren kann, dass man dann teilweise wirklich für eine und dieselbe Arbeit in der gleichen Stadt tatsächlich ein anderes Gehalt bekommt. Dann geh doch dahin, wo du mehr Geld bekommst. Geh doch dahin, wo du mehr Geld bekommst. Da sagt die Alte so, ich verstehe überhaupt nicht, wie das sein kann. So irgendwie, das kann ich logisch gar nicht nachvollziehen. Aber ich finde es unfair. Ja, ja, genau, ja, das wollte ich auch gerade sagen. Kann ich teilweise, vor allem diese Formulierung, kann ich teilweise nicht nachvollziehen. Wenn es einen Ort gibt, an dem man für dieselbe Arbeit mehr Geld macht, warum gehst du da nicht an diese Stelle? Ich meine, dafür bist du doch selbst verantwortlich, Mann. Oh. Ja, Verdienst für dieselbe Arbeit, ich weiß nicht, es gibt da so Arbeitsgesetze und irgendwie die wohl Arbeiter, habe ich mal so am Rande mitbekommen, keine Ahnung, wäre vielleicht mal ein Fall für ein Gericht, oder? Vom Equal Pay Day Köln stand da gerade dran. Worum geht es ihr? Ich hoffe, die kommt jetzt mit dem Schrupp-Zitat, wir können den Hals nicht voll kriegen, wir wollen mehr, als uns zusteht und so. Organisieren Sie ja Equal Pay Day Veranstaltungen in Köln. Was wollen Sie damit erreichen? Diese Lohnlücke entsteht ja dadurch, dass Arbeitgeber unterschiedlich bezahlen. Das heißt, wenn wir gar nicht erst darauf aufmerksam machen oder Frauen nicht den Mut haben, das anzusprechen, dann kann auch gar nichts passieren. Also ist der erste Schritt auf jeden Fall immer erstmal. Sie verstehen teilweise nicht, woher das Problem kommt, organisiert aber trotzdem Veranstaltungen. Ja, sie weiß aber trotzdem ganz genau, was man jetzt machen muss. Genau, ja. Sehr interessant. Offenheit und Transparenz. Man denkt erstmal, wow, okay, werden Frauen wirklich so viel schlechter bezahlt oder muss man das noch ein bisschen einordnen? Ja, also man muss es tatsächlich ein bisschen relativieren. Da sind keine weiteren Faktoren mit einbezogen, also keine Teilzeitarbeit oder keine branchenbezogenen Effekte. Und da ist es natürlich klar, dass der sehr hoch ausfällt, weil Frauen nun mal öfter Teilzeit beschäftigt sind. Aber auch, dass Frauen deutlich seltener in Führungspositionen mit beschäftigt sind. Das heißt, kann auch daran liegen, dass sie in Teilzeit beschäftigt sind, weil ich wüsste jetzt nicht, wie viele Führungskräfte in Teilzeit beschäftigt sind oder wie das überhaupt funktionieren soll. Also ich verstehe nicht, wie man Teilzeit als Teilzeitarbeit bei McDonald's weniger Geld verdient als in der 70-Stunden-Woche als Selbstständiger. Ich kann mir das nicht ausmalen, wie das zustande kommt. Also, das ist liegt also an den Arbeitgebern, weil die ungleich bezahlen. Also mich würde ja mal der Gender-Beschwer-Gap interessieren. So. Ja, der ist sehr hoch. Frauen beschweren sich im Vergleich zu der Männern. Der ist sehr hoch, aber das ist nur der Unbereinigte. Der saubere ist aber noch höher. Und wenn wir nicht brav eine Quote machen, dann kommt der Beschwerbär. Also gar nicht die hohen Gehälter, die Männer auch verdienen. Und Frauen sind auch deutlich häufiger im Niedriglohnsektor angesiedelt oder beschäftigt. absolut erschreckend. Und das ist auf jeden Fall was, wo wir was gegen tun müssen. Auf jeden Fall. Das ist alles, wo man was gegen tun muss, was Familienrecht und das ganze Zeug angeht. Also diese ganze Verlängerung jetzt von der Unterhaltsfortzahlung und dieses ganze Zeug, das ist alles egal. Aber irgendwelche Lohnlücken, die wir uns nicht erklären können und dann genau erklären in dem gleichen Beitrag, die, ja, da muss man unbedingt was machen. Also das ist so, ich möchte mehr Geld, das Video. Das aber ist auch wieder mit so einer Stimmungsmusik unterlegt. Ja. Diesmal ein bisschen mehr in Moll und so, aber wo sind Berichte hingekommen, die mir nicht noch mit Musik kommen? Und also dieser Gender Pay Gap, das ist auch wirklich so irgendwie der Yeti, Ungerechtigkeitsmythen, ja, den, weißt du, den, das wirst du irgendwie einfach nicht los, ja, und du kannst auch so oft dagegen argumentieren, wie du willst und deine Statistiken rausholen und alles. Jedes Mal, wenn es irgendwie um Ungerechtigkeit geht und so, wird dann zuerst gesagt, ja, Frauen verdienen ja viel weniger als Männer, ja. Also den Gender, die hat auch noch keiner gesehen, weil je näher du rangehst, umso kleiner wird der. Das stimmt. Hier bei den Ausbildungsberufen siehst du halt auch schon, wie unterschiedliche Einkommen halt zustande kommen. Also für Kaufmann, für Büromanagement, also tut mir leid, ich habe eine bürokaufmännische Ausbildung gemacht. Das ist nicht dasselbe wie Büromanagement. Aber die Leute, die halt Kaufmann für Büromanagement gelernt haben, das waren so die Leute, die auf dem RTL-2-Niveau waren. Und die Bürokaufleute, die waren so das, ich weiß nicht, RTL oder Pro-7-Niveau so. Und ich weiß, ich flame mich damit selber auch. Ich habe damals viel gedruckt und viel gefeiert, keine Ahnung. Aber ich meine einfach nur so, wenn Kaufmann für Büromanagement die häufigste Ausbildung ist, ja kein Wunder, bist du dann statistisch einfach schlechter dran, wenn du nur Männchen und Weibchen vergleichen tust. Weil Kaufmann für Büromanagement, dazu hat man früher Sekretärin gesagt oder Sekretär. Wo und sind das sind da auch wichtige... Die IT-Berufe fällt mir gerade mal so auf. Da ist kein einziger... Doch, da Mediengestalter. Aber sonst ist kein einziger IT-Beruf dabei. Und da wird doch immer so gejammert, dass die Frauen zu wenig... Und ich meine, weißt du, Sekretär und Sekretärin sind keine unnötigen Berufe, das sind auch wichtige Berufe, aber du hast damit einfach nicht denselben Anteil an der Firma, wie wenn du studiert hast oder wenn du einfach eine andere Ausbildung machst, die mehr was ranschafft, wie Akten zu verwalten. Ich, keine Ahnung. Also haben sie auch die falschen Berufe miteinander verglichen, oder wie muss ich das jetzt verstehen? Ja, also wenn du wenn Sekretärin am häufigsten gelernt wird und dann aber zum Beispiel Industriekauffrau, wo man wesentlich mehr verdienen kann, wie im Büromanagement, wenn das nicht gepickt wird, ja sorry, wenn ihr einen scheiß Beruf aufsucht und dann sagt, ich verdiene da zu wenig Geld, ja ich weiß nicht, wir leben halt nicht im Sozialismus, es tut mir leid. Ich muss mich auch irgendwie mal hochdienen in meinem Leben. Ich habe Bürokaufmann gelernt als Ausbildung. Ich meine, das ist ja der Preis für Freiheit, so Selbstbestimmung, ja. Und du bestimmst halt deine eigene Zukunft selbst. Und wenn du das halt irgendwie vorher mal schlecht geplant hast, das ist ja auch nicht, sagen wir mal so, das Schlimmste überhaupt. Du musst einfach nur schon irgendwie was finden, was du machen möchtest und es gerne tust und das dann einfach machen. Und wenn du dann zu wenig Geld hast, ja, dann hättest du das noch mit einplanen sollen bei deiner Findung halt. Ja, gut, aber auf der anderen Seite ist es schon so, dass wir halt auch Gruppen haben, jetzt guck dir mal zum Beispiel Friseure an, wie wenig die verdienen. Und wir brauchen Friseure, also warum soll man die nicht auch ein bisschen menschenwürdiger bezahlen, sodass jeder von seinem Job im Endeffekt ein normales Leben führen kann. Vielleicht sollten wir eher wieder in die Richtung gehen. Ja, das wäre schon gut, wenn man da auch mal Unterstützung geben würde. Der Friseur kann ja auch nichts dafür, dass er halt für den Atomphysiker oder sogar nur den Industriekaufmann halt nicht das Zeug hat. Also klar kann man da Abstufungen machen, aber ich finde es auch wie bisher ist, wenn man hört, dass irgendwie das Medianeinkommen in Deutschland 4.000 Euro sind und dann gucke ich mich bei meinem Bekannten so um, okay, da gibt es ein paar, aber die meisten schütteln halt mit dem Kopf. Ja. Hier geht es eigentlich nicht so richtig los mit IT. Ja, es ist dieser Konflikt zwischen persönlicher, eigener Entscheidungsfindung und dem, was so gerade die Gesellschaft braucht. Am Anfang hatten wir in meiner Fortbildung zwei Anwendungsentwicklerinnen. Eine hat schon aufgegeben. Bei den Systemintegratoren war von vornherein keine Frau dabei. Ja, ja, warum? Kein Platz für Materie gehabt. Ich weiß es nicht, ja, wahrscheinlich, aber das ist halt nur mal, das würde ja die böse Feministin wird ja auch gleich wieder sagen, das liegt am Patriarchat, das, weil ihr den Puppen gegeben habt, ja, statt Computer. Ja, die hat sich nicht wohlgefühlt, weißt du? Genau, und deshalb hat sie das auch, sie hat sich so unwohl gefühlt, dass sie die Sachen einfach akzeptiert hat und nie irgendwie große Probleme damit hatte, ja. Aber die Mädels, die wir da haben, also da sind noch irgendwie, was gibt's noch, Informationskaufleute oder sowas gibt's ja, noch, glaube ich. Die dabei sind, das sind alles coole Leute und die sind komplett integriert und keine von denen, klar, da kommt auch mal ein dummer Spruch von einem der männlichen Teilnehmer, ja? Und aber die Mädels sind alle genug in der Lage zu sagen, hier, fuck off, ja, halt's Maul. Ja. Also ich verstehe auch gar nicht, ich habe da ja wirklich jetzt eine Fallstudie von Frauen in technischen Berufen und es sieht überhaupt nicht so aus wie das, was immer erzählt wird, Boys Club und Frauen nicht wertgeschätzt, bla bla bla. Überhaupt nicht. Das ist ein Frauenförderprogramm, also sorry, aber da kannst du mir nicht erzählen, ja. Bei Fachkraft für Metalltechnik, da hier 94,8% sind Männer. Brauchen mehr Frauen. Winzer, okay. Fachkraft für Metalltechnik. Schornsteinfeger, da siehst du auch mal, auch wieder so ein schöner, gefährlicher Beruf, den man lieber nicht macht. Bestattungsfachkraft scheint den Damen auch nicht so zu liegen irgendwie. Warum? Ich meine, wieso? Ich verstehe das nicht. Man hätte ja eigentlich mal den Leuten mal mit Leichen spielen lassen sollen, dann hätten die vielleicht mal es gibt doch diese, meine Nichte hat so komische Barbie-mäßige Puppen, die aber alle irgendwie untot sind. Irgendwie Frankenstein High School oder so. Scheiß. Ja, ja. Servicekraft, Schutz und Sicherheit. Warum so wenig Frauen? Wir brauchen doch Frauen. In den Flüchtlingslagern sind doch auch Frauen. Oh mein Gott, Alter. Mathematisch-technischer Softwareentwickler, Ingenieur. Ja, da hätte ich aber auch keinen Bock drauf. Nee, ich auch nicht. Ja, das ist halt echt dämlich. Ah. Schuhfertiger. Mhm. Fliesenplatten und Mosaikleger. 97% Männer. Alter. Frauenwälzer. Können die Frauen nicht brauen? Ich misste eigentlich Frauen, weil die können meiner Erfahrung nach eher deeskalierend wirken als jetzt Männer. Ja. Die haben da eine Herangehensweise an Konflikte. Man sollte eigentlich ab 50%, also höher als 50% in eine der beiden Geschlechter, dann schon irgendwie dieses in hinten dran zu jedem Beruf einfach weglassen, weil das ja irgendwie nichts bringt. So, da sind halt einfach mehr Männer drin. Besonders wenn das irgendwie 97% Männer sind und so. Es sind keine Frauen überhaupt. So, Alter, Straßenbauer, 98,8% sind Männer. Feuerwehrmänner in, ne? Ja. Straßenbauerin. Ja. Alter. Beton- und Stahlbetonbauer, ja, 98%. Klempner- und Gerüstbauer, 98%. Hochbau-Facharbeiter. Alter, 99,3%. Ja, das, also ich glaube, die ganzen wirklichen Berufe und da, wo so ein kleines bisschen Körperkraft gebraucht wird, das ist einfach Männer dominiert, alleine schon, ja. Du Biologist. Auf der Baustelle hast du eine höhere Gefahr zu sterben. Oh, Destillateur wollen die Weiber auch nicht werden. Ja, hör mal, du hast zwar eine größere Chance, auf der Baustelle zu sterben, aber im Büro hast du eine größere Chance, dich zu erkälten. Komm. Das stimmt allerdings. Wegen der sexistischen Klimaanlage. Ja, das ist sexistisch, weil Männer, die den Thermostat kontrollieren, ja. Und wer glaubt, das wäre ja nur so ein Witz, nee, das war mal wirklich in den australischen nationalen Nachrichten. Ja, ja, 2014, ich erinnere mich noch, ich habe sehr gelacht. Mhm. Fachkraft für Speiseeis ist auch schön. Ich auch gesehen, ja. Wahrscheinlich generell nicht so viele zu geben. Ja. Die mit drei. Oder warum gibt es so wenig Glasbläserinnen? Das müsste die doch können. Ja, oder Feinpolierer. Ja. Glasbläser. Null, es gibt gar keine. Wie viele Fagottspieler gibt es denn in Deutschland? Professionelle Fagottspieler. Das sind wir hier bei 100%. Wenn die so sagen, ich weiß nicht, das kann ich denn irgendwie nicht abnehmen. Ja? Weil das eines von diesen Berufen, einer von diesen Berufen ist, dass, wie soll ich sagen, du stehst halt nicht morgens auf und kommst um 6 nach Hause und bist fertig und alles. Das ist so, keine Ahnung, da gehört noch mehr zu. Weißt du, das meine ich. Das ist einfach so Revierjägerin. Ja, für den Fall, dass sich da quantenmechanisch mal, einfach so statistisch, ja, gibt es ja eine Chance, dass da vielleicht sich eine Frau materialisiert, obwohl Anzahl der männlichen Auszubildenden 100% ist. Alter, das ist krass. Das ist schon ganz krass. Das ist echt gut, sowas mal zu sehen, so Statistiken. Check. Aber es ist trotzdem auch schön, dass sie bei allen Berufen das Innen anfügen, egal wie unwahrscheinlich es ist, dass Frauen sie ausüben. Ja. Die also Möglichkeit besteht. Also das mit 50%, was ich vorher gemeint habe, das würde ich dann doch vielleicht ändern zu, wenn ein Beruf zu 100% aus Männern oder aus Frauen besteht, dann kann man das weglassen. Da macht es schon Sinn. So, Alter. Ja, das war das zweite Ding von unserem Luther-Ministerium. Oh, nein, Mr. Garrison, wir können die Schwesig nicht einfach loswerden. Ja, wir brauchen dringend Frauen mit Gestaltungsmacht in der digitalen Welt. Sagt Frau Schwesig. Die können sich dann Sachen ausdenken wie Team Gina Lisa, ja. Aufschrei, ausnahmslos, organisierte Liebe. Macht. Das ist wieder so, ne, dieses Prisma, durch das diese Leute denken, so ist alles Macht irgendwie und wenn wir irgendwo nicht unseren Senf zugeben dürfen, dann wird uns unsere Macht da irgendwie genommen oder so. Praktisch Schwesi Riefenstahl. Also mit Macht gehen ja auch Privilegien einher. Meine Frage ist, wer soll dann bitte die Privilegien von Frauen checken? So, machen die das selbst oder kommen dann ja, andere? Denk doch mal drüber nach, was du da sagst, die Privilegien von Frauen checken. Du bist doch, wie sollen ja, das aber gehen? Kommt, ich meine, es wäre doch sexistisch zu sagen, dass Frauen nicht in der Lage sind, Privilegien zu haben. Du weißt doch, wie die das machen. Die fragen dann einfach schwarze Frauen. Und die fragen das dann steht irgendwie Hispanics. Das ist dann kein Privileg, wenn denen das zusteht. Dann haben wir, verstehst du das falsch. Dann läuft das dann haben wir einfach ein Social Justice Orakel, das ist dann so eine schwarze, pansexuelle Frau im Rollstuhl, ja, und die entscheidet dann alles. Ja, genau, sie kann auch nicht reden, weil das wäre dann schon wirklich auch... Sie hat gesagt, du sollst Frauenbeauftragte werden. Oh, okay, gut, ja, wenn sie es gesagt hat, wird schon stimmen, ja. Oi. Ja, und die fragen darunter halt eben, warum die nicht mitgestalten dürfen und so. Habe ich die auch gefragt. Ich habe die gefragt, also beziehungsweise, warum sie denn keine Frauen in ihr Social Media Team lassen. Weil, wenn die ja keine Gestaltungsmacht haben in der digitalen Welt. Und lustigerweise hat man mich dann darauf hingewiesen, dass sie da tatsächlich Frauen haben in ihrem Team, was ich irgendwie nicht nachvollziehen kann. Also. Sag mal, warum wollen die denn nicht irgendwie Stahlbetonbauerinnen mal unterstützen und mal so fördern, ja? So, warum dann bitteschön immer nur so digital? Wir brauchen dringend Frauen mit Gestaltungsmacht im Stahlbeton, ja. Ja, ich meine, wenn sich das doch auf, wenn es doch einen Unterschied macht, welche Geschlechtsteile man denn da hat und wie die Chromosomen so verteilt sind, wenn man da am Computer sitzt, dann wird sich das ja auch auf Stahlbeton auswirken, ne? Wenn das die Kühnerst wüsste, was du da gerade gesagt hast, okay. Nee, die Kühnerst, die findet ja auch das Maß sein Vorschlag für die Machtergreifung. Das kommt gleich, nimm's nicht vorweg. Okay. Ja, aber das reicht ja eigentlich auch schon, was sie da. Mit Maß hat die ja. Vor allen Dingen alte Frauendiskriminierung. Die alte Frauendiskriminierung. Ich finde es toll, dass sie sich selbst als Feministin identifiziert. Das ist super. Das freut mich. Am besten gefällt mir das Gekläffe von einem unserer Lieblings-Twitter-Mitglieder. Ja, das stimmt. Ja. Ladet ein paar Transfrauen ein. Wir hätten dazu das ein oder andere zu sagen, Geifer-Show. So. So, das ist ja sowas wie, ich bin eine Transfrau, weil, wegen dem Wir, ja, aber es gibt so wenige Transfrauen, die ich kenne, dass ich aber trotzdem, ich will dabei sein, so, das ist die Aussage dahinter, ich will dabei sein. Ja, genau. Einfach nehmt mich wegen meiner Identität, es ladet ist egal, mich, ob ich in der Lage bin. Ladet nicht mich. Die eine hohle Nuss ein wegen ihrer Identität, sondern ladet mich ein wegen meiner Identität. Auch ex, dass deine Sexualität macht dich automatisch zum Fachmann, ja, das ist doch wohl klar, also. Ja, aber ich bin doch so total langweilig, cis, hetero, weiß und so. Ja, und da kommt deine Äußerung daher, die für eine Bundestagsabgeordnete eigentlich zum Rücktritt führen müsste, meiner Meinung nach. Ja, also die gute Frau fordert das, ich weiß nicht, wenn die Leute grün wählen, was sie glauben, was sie da tun, die arbeiten an einer besseren Welt. Künast hört davon, dass ein Minister Meinungsfreiheit einschränken möchte. Und das Erste, was ihr dazu einfällt, ist zu blöken wie eine Kuh, die schreien, ich will mehr davon, ich will, dass alle Meinungen wegkommen. Keine Ahnung. Die Frau ist absolutes Establishment. Und wenn... Keine Ahnung, das ist Verachtung für die Arbeiterklasse, Verachtung für Mittelschicht auch. Ich habe aber heute die Voraussagen für das Saarland gesehen, da musste ich schmunzeln, da stehen die Grünen nämlich bei 4%. Bitte, bitte, bitte. Sag mal, wie erklären die eigentlich ihren eigenen, ihre eigenen Fehlschläge und dass sie nicht wirklich so total groß am Durchstarten sind, wenn sie doch so von sich meinen, die besten Leute zu sein und genau das Beste zu wollen? Das ist alles die böse SPD mit dem Schulz. Echt? Ja, also anders kann ich mir das kaum vorstellen. Also die werden wahrscheinlich jetzt, die müssen doch eigentlich eine Anti-SPD-Kampagne fahren. Selbst der Joschka hat die Woche im Spiegel irgendwie seinen Senf dazu gegeben und hat gesagt, er könne sich halt Rot-Grün im Moment nicht vorstellen und schon gar nicht Rot-Rot-Grün. Da müsse man ja mit den Nationalisten von links zusammenarbeiten wie Sarah Wagenknecht. Oh, das ist so eklig. Warum mischt sich der eigentlich noch ein, frage ich mich. Ja, der hat doch echt genug Schaden angerichtet und könnte doch einfach mal die Klappe halten. Der letzte Satz in dem Beitrag Lob kam vom Zentralrat der Juden in Deutschland. Der betonte, eine strafrechtliche Sanktionierung von Volksverhetzung und Holocaustleugnung sei dringend erforderlich. Shut it down, shut it down! Ja, Moment mal. Es gibt doch schon lange eine strafrechtliche Sanktionierung von Volksverhetzung. Ich meine, jetzt noch? Nein, das sind dann die Merchants, die nicht verstehen, wie das Internet funktioniert und ihre Shackel da nicht greifen. So. Das ist so schlimm, Alter. Aber ich verstehe es wirklich nicht. Also, ja, ich weiß nicht, was die wollen. Ist der Zentralrat der Juden der Meinung, es gäbe das bei uns nicht? Also es braucht halt immer einen Kläger. Das ist ja auch der Zentralrat der Juden in Deutschland. Die sind schon in Deutschland. Einfach online zu gehen oder sich das Grundgesetz mal anzuschauen, reicht schon. Ja. Aber nein, shut it down. Ja. Ja, ich glaube, das ist mal wieder so ein Fall von wir verbieten das, was verboten ist. Wie bei dieser Spruch von Fischer irgendwie mal, verbotene Autorennen müssen endlich irgendwie bestraft werden oder so. Ja. Ja, also Parteien, die sich dafür stark machen, dass Kriminalität verboten wird. Also das Ding ist halt, alles, was genannt wird, ist bereits verboten. Man tut die neuen Gesetze so schwammig formulieren, dass man damit neue Verbote durchdrücken kann und hofft dann einfach nur dadurch, dass man den Leuten suggeriert, dass Dinge, die seit eh und je verboten sind und deren Verbot auch durchgesetzt wird, derzeit nicht durchgesetzt wird, obwohl das Verbot von Volksverhetzung durchgesetzt wird. Und man dann einfach nur mit seinem Gesetz mehr Sachen verbietet, wie man das am Anfang hatte. Und das ist dann, man ist dann Leute über den Tisch ziehen, so schnell, dass sie das als Nestwärme empfinden. Weil man ja glaubt, dass sie ja nur alles richtig machen und derzeit ist Internet ja nur der wilde Westen. Also nee, man will es, die Meinungsfreiheit euthanisieren. Man will dafür sorgen, dass die Leute sich nicht mehr normal unterhalten können im Internet, dass es so ist wie Spiegel oder Tagesschau auf den Facebook-Feeds. Du kannst dann schreiben, schönes Wetter, guten Tag. Wenn du nur irgendwie deine Meinung schreibst, die halbwegs blöd formuliert ist und sich irgendwer dran stört, du kannst deinen Account sperren lassen. Ob du jetzt dann die Zentralbank kritisierst für einen zu niedrigen Leitzins, der Inflation hervorruft, oder ob du fragst, brauchen wir wirklich mehrere Millionen Asylanträge, ja oder nein, können wir den Ländern anders helfen oder was auch immer dein Anliegen ist, aber es wird dir schwer gemacht, deine Meinung zu äußern. Das ist alles, was man da machen will. Aber guck mal, du hast ja immer noch eine Meinungsfreiheit dann trotzdem. Es gibt halt nur eine Meinung, die du zu haben kannst, aber es ist trotzdem eine Meinung, die kannst du ja haben. Das ist ja deine Meinungsfreiheit. So, du hast halt nur eine Meinung, die du haben kannst, die als Meinung angesehen wird. Und alle Leute, die irgendwie am Rand sind von dem, was sie sagen, die werden dann sich halt irgendwo einen Internet-Untergrund in Anführungszeichen finden und da können sie sich dann in ihren Echokammern radikalisieren. Finde ich gut. Das Internet. Ja. So. Die geht auch nochmal. Ja, jetzt läuft's. Hallo Mondaffe. Das ist auch nochmal ein. Oder? Ja, jetzt. Ja. Ja. Wunderbar. Keine Ahnung, irgendwie spinnt das Mikrofon gerade rum. Tut mir leid. Einmal mit Profis. So by the way, mit Profis. Ich bin in 20 Minuten eh weg, deswegen. Ja, dann wird es professionell, okay, meinst du, ja? Alles klar. Ja, wird es professionell, ja. Ja, also das hier von netzpolitik.org. Wir werden hin und wieder mal gefragt, ob wir das gut finden, netzpolitik.org. Dazu gibt es ein ganz klares Jein. Also, wenn Sie... Also von mir nicht, nee. Wenn Sie mal sowas schreiben wie jetzt hier, wo Ihnen dann plötzlich mal wieder auffällt, dass alles nicht so gut ist, was da so abläuft... Dann ja, aber in den meisten Zeit, weil netzpolitik.org ist ja auch Mitbegründer der Republika-Konferenz, über die ihr dieses Jahr hier auf diesem Kanal auf jeden Fall wieder einiges hören werdet, so wie im letzten Jahr auch. Und also die wird wieder im Mai stattfinden und das ist ja so eine der schlimmsten Medienkabale mit Politikkram, der überall hin ausstrahlt, die wir in Deutschland haben, also quasi so eine Art Games Journal Pro Liste aus GMAG-Zeiten in groß und öffentlich. Und jetzt haben sie hier halt eben über das Gesetz hier vom Mars ein bisschen was geschrieben. Und das geht auch eigentlich so. Also wenn es hier. Das Ding ist halt, Netzpolitik hat eine sehr gemischte Bilanz, also einfach die Involviertheit auf der Republika. Da kann ich einfach nur beide Augenbrauen in Panik hochziehen und schreiend davonrennen, während sie hin und wieder aber doch irgendwie schaffen, halblebig für das einzustehen, für das sie eigentlich in der Theorie gelten sollen, also das Maul aufzumachen, wenn dann tatsächlich mal versucht, Zensur durchzuboxen. Also es ist eine sehr gemischte Meinung, was die da machen. Also ja, wir haben ja auch schon häufiger hier das Zitat Journalismus mit Haltung gebracht. Das ist auch ein Zitat von einer von den Leuten, die da netzpolitik.org hauptberuflich mit Inhalt füllen. Ich finde es ja echt interessant, dass WhatsApp nach der Definition, wie jetzt Netzwerke gerade gefasst sind im Gesetz, mir fallen Worte nicht ein, weißt du, so, habt ihr das auch oder ist das, bin ich, nee, nur ich? Nur du bist doof. Nur ich bin doof, okay, ja, was ich sagen will ist, was ist, wenn ich irgendwie... Spätfolgen nehme ich an. Ja, was ist, wenn ich einfach irgendwie in WhatsApp mal den Holocaust leugne? So, werden das dann kann man auch löschen. Werden dann die Nachrichten ja, das da? Kann man auch löschen. WhatsApp, Skype, wenn du auf deinem Dropbox irgendwas hast und es muss noch nicht mal mehr wirklich was mit dem Holocaust zu tun haben. Aber stell dir doch mal gerade vor, du bist so ein junger, aufstrebender Kunstmaler, der an der Akademie nicht genommen wird. Und dann hast du viel Zeit und schreibst ein Manifest. Und dann geht Google hin und löscht dir das einfach von deinem MyDrive oder was auch immer. Das geht doch nicht. Hey. Das ist deine ganze Arbeit weg. Ja. Nee, aber es ist ja nicht nur Volksverhetzung, die rauskommen soll, sondern auch eine Beleidigung, die nicht strafbar ist. Also das ist eine Beleidigung, an der sich keiner stört, die nur, die ohne die Intention des Sagenden wahrgenommen wird. Also wir hatten das gestern auch im Stream. Das ist eine juristische Definition, wo man den Strafbegriff einfach nur ausweitet, was man im Internet einschränken kann durch einen einfachen Report. Und dass die Unternehmen alle löschen müssen, weil sie sonst riesige Strafen bekommen. Und ich sage euch, wenn das Gesetz durch ist und so funktioniert, wie der Herr Maas das will, dann kommt die Industrie als nächstes und macht Druck drauf, dass das auch mit Raubkopien etc. Wisst ihr, was Files auf Handys und Computern auch so laufen muss, dass man da löschen kann, wenn ein Rechtsanspruch besteht. Wisst ihr, was einfach noch viel, viel leichter wäre, ist, anstatt dass wir jetzt anfangen, alles zu filtern, wir einfach sagen, ja, alle sozialen Netzwerke löschen einfach alle Posts, die alle ihre Nutzer gemacht haben und wir fangen von Neuem an. Und dann werden alle Posts, die eingegeben und abgeschickt werden, erstmal durch einen Filter geschickt und dann geschaut, ob das Hate Speech ist oder es stehen darf. Das wäre viel einfacher. Ja, es wäre dasselbe Ding, aber es wäre dann viel einfacher und weniger verwirrend für Nutzer, weil sie dann wissen würden, okay, das wird gleich abgelehnt oder es wird gleich erlaubt und dann bleibt es da auch. Ich bin immer noch für... Viel einfacher ist überhaupt nicht. Hast du eine Ahnung, wie viel da reingepostet wird? Den ganzen Tag? Einfach alles löschen. Das gibt's doch schon, das nennt sich China. Ja, aber dann löscht man halt einfach das ganze Internet, man formatiert es neu und fängt neu an. Das ist ja doch das wäre viel einfacher, als dass wir jetzt noch alles ausmisten, was da an Misten im Internet so drin ist. Ja, irgendwann machen wir unseren Namen wirklich noch alle Ehre, damit das so Planet der Internetaffen irgendwie so. Die Leute gehen ins Internet und finden plötzlich so ein Internet unter dem Internet und dann fällt ihnen auf, das war ein Internet, was irgendwie Leute gelöscht haben, weil zu viel Hass drin war. Und dann kommt Charles Heston und ruft, ihr Monster! Ja, es ist formatiert, ihr Schweine. So wie das für Drama, wo man Neu-New York über New York drüber gebaut hat. Ja, aber das wäre doch eigentlich ein viel effizienterer Ansatz, anstatt dass man den ganzen Mist jetzt mal aussortiert. Einfach neu anfangen. 2018, Neo-Tokyo. Das Problem ist ja bei dieser ganzen Hate-Speech-Debatte, jeder denkt an Volksverhetzung, aber das ist nur der Talking Point, mit dem die Politik das durchdrücken möchte. Die wollen damit weitere Teile der freien Meinungsäußerung einschränken. Die wollen euch damit nur in die Tasche lügen, damit ihr dann den Glauben schenkt. Aber Ebel, du mit deinen Verschwörungstheorien, Mann, wirklich, ich habe echt langsam genug davon, okay? Immer wenn wir darüber reden, kommst du mit deinen Verschwörungstheorien, ja? Verfassungsrichter haben das mir so gesagt. Das ist in den Quellen von dem Stream von gestern. Der große Bruder Heiko Maas weiß genau, was er tut. Und ihn zu hinterfragen, ist Hate Speech. Außerdem, ich verstehe gar nicht, wo das Problem ist. Wir waren schon immer im Krieg mit dem Internet. Ja, ernsthaft, ja. Das ist schon immer so der Fall gewesen, ja. Ja, das ACTA 2.0. Diesmal tut man die Sperren über verletzte Gefühle einführen. Und dann, wie schon gesagt worden, das kann man dann auch Software-Kopien und alles... Ernsthaftigkeit und mit welchem, die das versuchen durchzudrücken, das lässt schon so eine Art, wie soll ich sagen, es erscheint halt einfach auch so, dass sie es für ganz, ganz nötig halten, ja, dass man das Internet stärker reguliert und der Umstand, dass halt auch immer wieder versucht wird, da neu anzusetzen. Ja, ich meine, wie oft haben wir denn jetzt schon irgendwie so ein Akt da abgewunken, ja, und dann wurde es trotzdem wieder irgendwie oder versucht durch eine Hintertür, Entschuldigung, durch eine Hintertür wieder einzuführen, ja. Also, keine Ahnung. Das trifft mich halt auch am meisten eigentlich an der ganzen Sache, dass es sich hier um Zensursula 2.0 handelt, also Internet-Stoppschilder etc. pp. Also ja. Es ist nur der nächste Versuch, das gleiche Ding zu machen, aber als Zensursula aktuell war, hat die sogenannte progressive Linke oder wie auch immer gestanden dagegen votiert und heute sind sie dran schuld. Dass diese Scheiße wieder auf den Tisch kommt. Das verstehe ich auch nicht, ja. Und einfach nur, weil dann halt irgendwie der Narrativ sich in die Richtung geändert hat, ja, da könnte man ja jemandens Gefühle verletzen, so, weißt du, stehen die auf einmal voll hinter Zensur. Und wir mussten ihnen nur den richtigen Grund nennen, warum wir ihre Freiheit einschränken und dann haben sie alle mitgemacht. ja, eben, das ist es halt, weißt du? Das ist so ein richtig guter Mittelweg, den ich mir so überlegt habe. Damit wäre, dass man einfach ein zweites, eine andere Form von Internet anbietet. Also das Facebook und Twitter und sämtliche Social Medias, ne? Halt, ja, das haben wir aber auch schon öfter postuliert, dass das halt zwei Internets irgendwie Das ist dann die eine Version gibt, wo alles gefiltert wird nach Algorithmen und die andere Version, wo du halt sagen kannst, was du möchtest. Das Internet und das Internet. Genau. Sowas halt, ja. Weil eigentlich im Endeffekt ist das Internet nichts weiter als eine Verbindung von mehreren Computern. Da ist kein Hass intern inhärent im System. Und wenn ja, Nutzer sich halt zum Beispiel austoben wollen und das sollte schon erhalten bleiben. Also ich verstehe nicht, warum man jetzt hinkommt und sagt, nee, anstatt dass wir jetzt ein separates Ding machen, löschen wir das, was da jetzt ist, weil was mir nicht gefällt, darf keiner sehen. Das sind einfach Blasphemie-Gesetze im Internet. Der Artikel... Ja, je mehr die Möglichkeiten, sich auszudrücken, ja, je mehr du sie einschränkst in ihren Möglichkeiten, desto weniger bleiben übrig. Und eine davon, über die so gut wie die gesprochen ist, ist halt eben auch, dass das Internet auch als Ventil einfach mal dienen kann. Ja? Und wenn sich bei dir immer weiter was anstaut und du keine Möglichkeit mehr hast, das loszuwerden, dann explodierst du irgendwann. Ja? Dann tust du die Gewalt auf der echten Straße austragen und nicht nur Hass ins Netz das posten. Sagen, aber ja, kommt auch drauf an, wie psychisch geschädigt du schon bist, würde ich sagen. Das stimmt. Ja. Aber zu Netzpolitik.org. Zu Netzpolitik.org, Black Lives Matter, Facebook entfernt auf Anfrage der Polizei potenzielle Beweise für Polizeigewalt. So viel Netzpolitik.org. Ich weiß nicht, Black Lives Matter ist eine, das sind bestimmt auch normale Menschen mit dabei, die es gut meinen, aber das sind halt auch schwarze Nationalisten dabei, die einen schwarzen ethnischen Staat ausrufen wollen und die, ich weiß nicht, halt nicht so gut sind und Cops erschießen wollen und irgendwie hat Black Lives Matter Probleme, sich da irgendwie konkurrent aufzustellen. Also und Netzpolitik.org ergreift natürlich sofort für die Wort. Also keine Ahnung, wegen welcher Gruppe du jetzt irgendwie dann vielleicht doch erkennen möchtest, dass Artikel 5 wichtig ist, aber Artikel 5 ist generell wichtig. Ob jetzt Black Lives Matter was damit anfängt oder nicht, ob irgendwelche Videospiel-Nerds oder Hashtag Gamer geht was Gutes machen oder du glaubst, dass die völlig furchtbar sind. Ist der Sargnagel unserer modernen Gesellschaft, wenn wir Artikel 5 zerstören. Man sollte dann eigentlich auch, wenn es um sowas geht, dass man halt sagt, ja, ich melde das, damit es gelöscht wird, ja, sollte man zusätzlich noch so die Möglichkeit haben, nicht, dass man mehr aus anonymen heraus, wenn man sich schon entscheidet, jemanden zu melden, dann sollten auch die Personalien von einem selbst untersucht werden und weitergeleitet werden. Nicht, dass sich dann irgendwie so halt von allen möglichen politischen Seiten oder ideologischen Seiten, dann Leute sich zusammenschließen und einfach, ja, wie so eine DDoS-Attacke machen halt, aber ja, nicht auf Server, sondern auf einfach, ja, auf den Block-Button quasi. So Meld-Button. Man soll sich dann in Gerichten wieder treffen und das wirklich durchkauen und nicht einfach nur Facebook querbeet alles löschen lassen, was nur annähernd einen Anstoß erwecken könnte. Ja, genau. Auseinandersetzung im Gericht haben wir Gesetze bereits und nicht für die Leute, die im Internet offended und empört sein wollen und alles löschen wollen, damit die dann oft löschen drücken können. Und Maß einfach nicht, ja, dass wenn du halt eben Druck aufübst auf eine Plattform, die alles Mögliche durcheinander löschen, weil es dafür keine Regulierung gibt, es dementsprechend auch einen Gegenwind gibt, weil die Leute es nicht verstehen, warum da jetzt so rumgelöscht wird. Deswegen musst du es ja eigentlich auch vorher besprechen, ja, im Detail und dann halt eben eine Lösung finden, mit der sich alle arrangieren können. Ja, sonst ist es nun mal einfach nur, ja, Zensur. Ja. Aber so wie das halt gehandhabt wird, hast du dann halt auch dementsprechend den Backlash, sag ich mal. Ne? Na gut, ich werde mich da mal auf den Weg machen, Leute. Viel Erfolg euch noch mit den Posts, die ihr hier gerade durchgeht. Viel Erfolg. Und ja, bis dann, Leute. Danke fürs Zuhören. Euch da draußen. Ja. Tschüss, OPEX. Ja, tschüss. Euch allen noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Don Alfonso. Ja, autoritäre Geister, die ich rief, wo sich Schramm darüber beschwert, dass Sachen gelöscht werden. Und Danisch. Danisch, der gute Herr, der wird vom WDR verklagt, weil er sich ein Video angeguckt hat und die Interpretation, die er gemacht hat, als er sich das Video angesehen hat, anders von dem war, was der WDR sich... MDR, Abel. Ja, der MDR, heilige Scheiße. Einmal mit Profis. Und ja, also es ist auch viel zu lesen zum Fall mit Danisch da, aber der Danisch, der steckt da in Schwierigkeiten. Wir tun das in die Beschreibung packen und jetzt solltet ihr euch mal durchschauen. Also da gibt es einen Streit um ein Narrativ und da wird jemand, der einfach nur ein MDR kritisiert, versucht einzuschüchtern durch Klagen. Also sind die Screenshots aus dem Video, weißt du, verbotene Schlagwaffen und der MDR, der meinte halt, ja, aber das war ja so ein schöner Protest und es wird ja das Bild von dem schönen Protest zerstören, wenn man auf den Schlagring aufmerksam macht und deswegen wollen sie ihn verklagen und der Journalist ist dann noch nicht mehr selber bei der Gerichtsverhandlung aufgetaucht und ich weiß nicht, ob man da vielleicht auch einfach nur Steuergelder verprassen tut, weil man halt klagen kann und man ja genügend Geld einnimmt als MDR und dann einfach Bullshit-Klagen machen kann, weil die Kritik vom Danisch ist in meinen Augen, also ich habe Probleme da zu erkennen, warum der MDR da Klagen tut. Wirklich, ich tue mich da schwer. Vielleicht bin ich zu dumm als Bürger und der MDR kann mir da die Wahrheit besser erklären, aber das ist einfach nur ekelhaft. Du hast den Richtungstweet von Manuela verpasst, wahrscheinlich diese Woche. Der war nämlich: Linksextremismus ist ein aufgebauschtes Problem. Ah. Hat Frau Schwesig uns kundgetan. Ich weiß zwar nicht, wo das ihr Ressort ist oder was genau, aber ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht mit der zunehmenden Kritik am Linksextremismus zu tun hat, die sie gleich klein halten will, indem sie sie wegredet. Ja, das ist ein bisschen ein Stück weit ihr Ressort, weil ihre Vorgängerin in dem Fall ziemlich viel gemacht hat. Und ja, wie Linksextremismus verleugnen oder was war das? Nee, ihre Vorgängerin hat so ein Aussteigertelefon oder irgend sowas eingerichtet für Linksextremisten, was nicht sehr erfolgreich gelaufen ist. Ja, die Frau Schröder war das, die hat das etwas kritischer gesehen. Who files the most Freedom of Information Act requests? It's not who you think. Also in den USA gibt es ja ein Gesetz, wo man um Auskunft beten kann. Nein, ich habe gerade die Frage beantwortet. Es kann sich nur um turboradikalisierte Nationalisten handeln. Ja, ja. Also ich finde es einfach interessant, dass die Leute, die irgendwie den Staat zur Verantwortung ziehen soll, wenn er Scheiße baut und die Requests ausfüllen sollten, dass Journalisten das halt die nicht sind, die meisten Anfragen stellen. Aber wenn du etwas weiter runter scrollst, haben sie da eine Grafik, die weiter unten kommt. Das ist bei welche Bereiche? Da war irgendwo in einem Artikel war auch noch eine Grafik. Ist das ein Kreisdiagramm? Auf jeden Fall sind es nicht die Journalisten, die meisten Anfragen stellen, sondern die tun sehr, sehr wenige Anfragen stellen. Also. Ja. Nee, ist kein Kreisdiagramm. Okay, ja, dann. Also das ist auf jeden Fall eine gute Sache in Amerika eigentlich, die sie da haben mit diesem Informationsfreiheitsgesetz, dass du halt über einen gewissen Zeitraum halt eine Anfrage stellen kannst, dass die Sachen dann offengelegt werden. Sowas gibt es ja leider bei uns in Deutschland nur punktuell. Also in Hamburg gibt es, glaube ich, so ein Gesetz. Also irgendwas macht da gerade komische Geräusche bei dir. Oh, sorry. Okay. Ja, immer noch. Ja. Ja, der Ali Utlu wurde gerade aus seinem türkischen Geschäft geworfen. Also jetzt gerade in diesem Moment, nicht am 14. März um 17.14 Uhr, sondern jetzt in diesem Moment am 19. März 19.27 Uhr. Weil er ein Türkei-Hetzer ist, will man nicht, dass er in Läden einkauft. Graue Wölfe Akbar. Finde ich gut, dass es sowas in Deutschland gibt. Zumindest sind dann die News interessanter, weißt du? Ah, das ist auch schön. Deutsche Bahn, Personenverkehr. Ich finde es wunderprächtig. Das ist ein Werbevideo der Deutschen Bahn, das wir uns jetzt mal anschauen. Hola! Okay. Auch einmal mit Profis. Ich höre keinen Ton. Ist doch egal. Das ist der Untertitel. Ah. Achso, ihr habt keinen Ton, ja. Aber ist ja auch egal, oder? Muss, ja, stimmt, muss steht man eh unten drunter. Ja, ist vielleicht eh besser, ist auch wieder so komische Musik drunter. Ja. Mehr Toleranzzeit, diese Zeit gehört dir. Ja. Für die Menschen, die das vielleicht nicht wissen, der Nucleus Preopticus ist im Kopf, also im Zwischenhirn, der Bereich, der die Sexualität steuert und auch am Fettstoffwechsel beteiligt ist. Perfekt. Ja, ich hatte vor allen Dingen direkt einen richtig fiesen Einfall, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dieses Video. Das Erste, was ich dachte, ist, naja, wenn man weiß, wo die Sachen liegen, kann man mit seiner Beilattacke gleich viel mehr erreichen. Der Chris vermutet wieder das Schlechteste. Ja, auf jeden Fall hier die Bahn, ne? Die macht hier schön den religiösen Fundamentalismus hier salonfähig in Deutschland. Das ist gut. Das sind alles nur böse Vorurteile. Man beachte übrigens da auf der rechten Seite diese schönen Kommentare von dem Bahn-Account. Hm. Als ich da kommentiert habe, da waren das noch einige mehr. Anscheinend werden dort nicht alle angezeigt. Jedenfalls wurde da alles, was so leicht kritisch ist, mal eben schnell weggelöscht. Ja. Ja. Weil ich, ist ja gerade die Bahn, also so ein Platz, wo eigentlich viele Menschen auf engstem Raum zusammengefercht sind, nicht rauskommen können, außer in irgendwelchen Abteilen. Das ist einfach eine absolute Fantasievorstellung, auch wenn sie es jetzt halt eben so auf diese Flüchtlingsschiene, auf diese Moslem-Schiene versuchen. Es ist absolut realitätsfern, ja. Ja, wann hat das schon mal jemandem geschadet, mit irgendwelchen religiösen Fanatikern in so einem Verkehrsmittel eingesperrt zu sein? Noch nie you're asking the right question. Das Problem ist halt, dass auch die Wahrscheinlichkeit, wenn du ein religiöses Symbol trägst, hoch ist, dass du sehr religiös bist. Und wenn du religiös bist, dann schaffst du es in der Regel nicht zur Uni. Und in der Regel schaffst du es dann nicht in den Medizinabteil und in der Regel nicht in den Ingenieursabteil, sondern halt studierst halt dann Theologie oder sowas. Ja. Aber generell, wenn du ein religiöses Symbol tragen musst, um zu zeigen, dass deine Religion dir irgendwie wichtig ist, habe ich erstmal nur in meinem Kopf so den Gedanken, dass du wahrscheinlich geistig nicht unbedingt die hellste Leuchte bist. Und das mache ich bei keinen Religionen da einen Unterschied. Das diskriminiere ich gegen alle Religionen gleichzeitig. Also religiöse Symbole sind ein Zeichen von geistiger, weiß nicht. Das könnte man zusammenfassen als religiöse Menschen sind die Köterrasse, weil das ist ja dann nicht, also das ist ja allgemein. Ja. Also alle. Nicht irgendwelche, sondern alle. Ja, ja, das muss man ganz klar so feststellen, ja. Außerdem möchte ich noch anfügen, dass die Züge, in denen ich zum Beispiel nach Frankfurt pendle, nie so aussehen wie in dem Werbespot, sondern immer überfüllt sind, laut und nervig. Ja, Ja, die könnten auch mal die Vorurteile gegenüber irgendwelchen Leuten mit Fußballschals von Eintracht Frankfurt oder so in Zügen. Da habe ich auch massive Vorurteile, wenn ich die sehe. Da sollten sie mal das nächste Video drüber machen. Tja. Hier der ISIS-Nazi, ich habe ja den Artikel nicht durchgelesen. Ich dachte mir nur, dass wenn die jetzt jemanden gefunden haben, der irgendwie ein ISIS-Nazi ist, ISIS-Nazi-Connection, dass ich mir halt denke, das hört sich für mich nach einfach so nach Fett an, also nach jemandem, der für irgendeine Bundesbehörde arbeitet, der halt Gruppen infiltrieren soll. Also ich habe mir den Artikel nicht durchgelesen, vielleicht gibt es die Person wirklich, aber ISIS-Nazi ist halt irgendwie, ich kann es nicht ernst nehmen. Das wird halt entweder ein Troll sein oder jemanden, der für sowas wie einen Verfassungsschutz halt nur in den USA halt schafft. Also okay, er hat sich sowohl in Nazi-Klamotten als auch in arabischen Klamotten, muslimischen Klamotten fotografieren lassen. Aha, ja. Sherlock Holmes am Werk hier, oder was? Er hat Bücher über Nazis besessen. Aha, und eine Südstaatenflagge. Und eine ISIS-Flagge. Vielleicht ist er auch einfach bekloppt. Ja. Nur immer die Simpsons-Entscheidung, Simpsons-Erklärung. Ja, soll ja eigentlich so sein. Ne? Ja, jetzt haben wir noch was ich kurz vor dem Streambeginn gefunden habe. Das geht auch wieder so ein bisschen in Richtung What Heiko Maas. What is the right punishment for blasphemy? Satya Awan with what do you think using the hashtag Asian Network? Good morning. Today I want to talk to you about nee, blasphemy. So redet ihr nicht. die Dame von der BBC, die redet ganz sophisticated Englisch. Die ist gut. But what is the right punishment for blasphemy? Dear Christ, tell me. Ja, also es geht darum, dass die Regierung in Pakistan gerne mit Facebook zusammenarbeiten möchte. Sowas soll es geben. Und zwar um... Da befindet sich die Bundesregierung echt in bester Gesellschaft. Und zwar um Blasphemie aus Facebook zu entfernen. Und das ist hier... Blasphemie... Good morning. Today I want to talk about blasphemy. What is the right punishment for blasphemy? I want to talk about this because Pakistan have asked for the help of Facebook to crack down on blasphemous content on the site. Facebook have even agreed to send a team out there to help. Meanwhile, Prime Minister Nawaz Sharif has said he supports this crackdown. Ja, also der Premierminister ist auch dafür. On the party's official Twitter account, it's called blasphemy an unpardonable offense. Do you agree keine, with this? Is this the right way to handle blasphemy? Also er hat gesagt, es ist nicht zu entschuldigen, man kann es nicht vergeben, Blasphemie. Ja, das ist wie jeder irgendwie halbwegs diktatorische Staat und ich zähle Pakistan da schon dazu, weil da herrscht ja auch seit Ewigkeiten das Militär. Und du brauchst halt Feinde, innere und äußere, wo du dann halt Exempel statuieren kannst und da passt das natürlich. Ja, ist halt auch einer der religiösesten Dinge. Und eine Atommacht, was Leute auch gerne vergessen. Noch mit das Gefährliche, weil also wenn die sich radikalisieren, dann ist nichts mehr mit Atomwaffensperrvertrag und so. Ja, das ist hier von Reddit. Und ja, mega. Ja. Mhm. Der ist heute mit 100% wiedergegeben. Wolltest du mal zeigen, oder wolltest du auch ein bisschen was dazu erzählen? Ich habe gefragt, wolltest du das nur mal so kurz zeigen oder wolltest du auch ein bisschen was dazu erzählen? Weil ich wüsste ein, zwei Sachen. Ja, erzähl doch deine zwei Sachen. Ja, und zwar, das Subreddit ist halt, wie soll ich sagen, es war so gemacht, es hat, Ich weiß jetzt nicht genau, wer es da ins Leben gerufen hat. Ich weiß nur, dass es mal für ein, zwei Tage auf der Frontseite von Reddit war. Und ihr, wenn ihr wisst, was da los ist, die haben ja Millionen von User. Ich weiß auch, was bei dir gerade los ist. Es klingt so, als würdest du irgendein Spiel spielen nebenbei. Ich höre Explosionen und so, ja. Das scheiß Stereo-Mix, ey. Ja, auf jeden Fall wurde das Ganze halt eben kürzlich gepusht, um ihn mal kurz auf die Frontpage zu bringen. Und dann, ich glaube, da haben auch so ein paar Blogs drüber berichtet. Richtig groß ist das ganze Ding jetzt nicht aufgegangen. Jedenfalls, wenn man sich das mal anguckt, sieht man schon, dass es so eine... Also diese diese Sprüche und diese Art, wie halt eben da der Schulz da gehypt wird, erinnert an einen gewissen amerikanischen Politiker mit einer lustigen Frisur, ja. Und ja gut, das Ganze war eine Totgeburt. Ich glaube, mittlerweile redet keine Sau mehr darüber. Und ich habe es zuerst für Satire gehalten, aber da scheint tatsächlich, da scheint ein Ernst hinterzustecken. Und hast du eventuell auch noch den YouTube-Kanal dazu mit dem supergeilen Musikvideo? Oh nein, bitte nicht. Nee, haben wir jetzt erstmal nicht. Also der Schulzzug hat keine Bremsfrage. Oh. Ja, es ist halt wirklich Copy-Paste von Trump. Die Sprüche, man versucht alles zu kopieren und es klappt ja, irgendwie. Es gab aber doch auch das Gerücht, dass das hauptsächlich auch in SPD-freundlichen oder sogar SPD-eigenen Publikationen geschildert worden ist. Es wurde ja überall geschildert, da war ja plötzlich unser Schulz-Hype da und irgendwie sieht es gar nicht so organisch aus, was da passiert. Das war absolut, wie soll ich sagen, mal wieder voll programmiert. Also das kannst du eigentlich gar nicht anders sagen. Also vielleicht war da ein, zwei Dudel dabei, die dann halt gesagt haben, oh, das finde ich super oder lustig oder keine Ahnung, ne, und haben dann da mitgemacht, aber ist natürlich voll schnell aufgefallen, dass es nur so ein polierter Scheißhaufen war. Ja? Also von daher ist das ganze Ding auch schon wieder auf Eis gelegt. Ja? Hat sich nicht gelohnt, die Zeit da rein zu investieren. Naja, ich meine, es hat die Grünen wie viel? 3%? 4% fast gekostet? Ist okay. Okay, so kann man es natürlich auch sehen. Ja? Aber da mit Memes, also mimetischen Kriegsführungen oder so, das müssen die von der SPD auf jeden Fall noch üben. Ja. Ja, wahrscheinlich haben sie die gleichen Leute gefragt, die für die Schwesig damals gemacht haben, für No Hate Speech, und dass da schon nichts rausgekommen ist, wissen wir ja. Ja, absolut peinlich war das. Ja, aber in diesem Ding geht es jetzt hier um die Säkularisierung und die Leute sind dafür. Und ich kenne ja auch so einige Menschen aus der SPD, so mit laizistischer Einstellung, also die für Trennung von Staat und Kirche sind, und die kriegen da keinen Fuß auf den Boden, weil das von oben herab, also in der Parteiführung, sind die Leute halt nicht der Meinung, sind die halt der Meinung, dass man super toll kooperieren sollte mit der Kirche, dass das ganz besonders halt Deutschland zusammenhält, so wie man ja eben bei dem Schwesig-Ding da auch schon gesehen hat. Und ja, da wird sich halt nichts bewegen, also die SPD ist auf jeden Fall die falsche Partei dafür. Die haben jetzt irgendwie so einen Kompromiss geschlossen mit den Humanisten in der SPD, dass die jetzt halt so ihr Ding machen dürfen, also quasi so eine Art Kirche für Nichtreligiöse aufziehen können, auch mit den gleichen Rechten halt, die die Kirchen in Deutschland haben, also mit so einem Körperschaftsstatus und so in diversen Bundesländern haben die den schon erreicht. In Berlin haben sie sogar schon Religionsunterricht. Also das heißt bei denen halt nicht Religionsunterricht, aber halt eben gleichbedeutend zum Religionsunterricht halt auch die Möglichkeit, da auch so ein Lebenskunde heißt das, glaube ich, der Unterricht von denen. Und die haben auch in Berlin schon einen Feiertag, wo zumindest die Schulkinder freikriegen können. Das ist der Welthumanistentag, das ist immer der längste Tag des Jahres. Das Welthumanistentag, der geht da halt im Schulsystem zumindest. Ja, und das ist halt so der Kompromiss, der da geschlossen wurde. Also ich wünsche denen auch alles Gute, aber mir ist das auf jeden Fall zu wenig, weil das ist halt so was von, wenn du sie nicht besiegen kannst, dann schließ dich ihnen an. Also es wird dann halt auf Gleichbehandlung irgendwie gepocht, damit man so ein Stück vom Kuchen dann auch irgendwie abkriegt, aber auf lange Sicht gesehen reicht das halt nicht. Also ich möchte dieses Kirchensystem in Deutschland halt lieber geändert haben, weil ich finde das unmöglich, dass so eine Weltanschauungsgemeinschaft da irgendwie gefragt wird zu irgendwelchen Gesetzesvorhaben und sowas. Also die sind halt nicht demokratisch gewählt und insofern haben sie da keinen Einfluss drauf zu haben. Weil das passiert halt auch häufiger, so wie zum Beispiel diese Reform des Sterbehilfegesetzes, die kein Mensch wollte. Also alle Umfragen dazu gingen ganz klar in eine Richtung. Die Bürger wollten das nicht so haben, aber die Kirchen haben halt gesagt, so nee, das gefällt uns nicht, wie das jetzt reguliert ist, das ist uns schon zu liberal. Wir wollen, dass das generell kriminalisiert wird, und dann wurde halt dann vor 2 Jahren, 3 Jahren irgendwie diese Gesetzesänderung da gemacht, wo sich auch der härteste Vorschlag halt durchgesetzt hat. Also es gab irgendwie so 5 verschiedene Varianten und quasi die zur Kriminalisierung davon haben sie dann gewählt. Ja, unsere wunderbaren Staatsdiener. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nichts zu sagen. Also es wird ja nachher dann wieder verlinkt, wenn ihr euch das im Detail mal durchlesen wollt, was die ja dazu meinen. Aber Gott Kanzler, Gott Imperator. Und wie weit dann das, was die marginalisierte Basis, die die SPD noch hat, tatsächlich möchte und was dann gemacht wird, falls es eine SPD-Mehrheit gibt. Damit das man dann historisch sich das anschauen kann, wie wenig von dem gemacht wird, was die Basis denn tatsächlich möchte. Also, ja, es kann auch sein, dass es im ländlichen oder in anderen Regionen Nordrhein-Westfalen, Bayern halt ein bisschen anders ist. Ich kenne jetzt nur meine niedersächsischen Leute hier, ne? Ja, da bin ich jetzt die Woche drüber gestolpert. Es gibt diesen Film Gott ist nicht tot. Das ist so ein, ja, oder God's Not Dead, da gibt es auch so diverse YouTube-Videos drüber. Jetzt so ein peinlicher Kram mit diesem Kevin Sorbo, diesem Schauspieler und so ein Zeug. Und dieser Film hat tatsächlich einen deutschen Verleih. Den kann man sich in Deutschland kaufen. Mit Übersetzung und allem dabei. Wo ich mir auch gedacht habe, so, ja geil, irgendwie Red Pill gibt es noch nicht mal im Streaming-Angebot im Moment. Aber Gott ist nicht tot, 1 und 2 kannst du dir bestellen mit deutschem Publisher und allem. Was ist denn mit Vimeo passiert? Ja, den gibt's, ja. Da habe ich gesagt, gar keinen. Ah, okay. Ja, so gut wie keinen. Aber das ist ja kein neuer Trend. In Amerika gibt es ja seit mehreren Jahren jetzt schon so einen Hang zu so christlichen Filmen. Es gibt viel so Bibelverfilmungen und so. Auf einem halt sehr niedrigen B-Movie-Niveau, die trotzdem auch den Weg hierher finden, ja, es gibt schon weißt du, was verramscht wird. Ja, also in Deutschland ist das auch durchaus beliebt. Also es gibt hier genug irgendwelche Leute, die das interessant finden. Es ist ja auch so, dass dieser William Lane Craig, einer von den führenden Kreationisten, der hat seinen Doktortitel in der historischen Person Jesus irgendwie so, hat er auch in München gemacht. Also, ich finde den am besten, der die Arche nachgebaut hat. Wie hieß der? Ken Ham. Ken Ham, ja. Ja. Der ist wirklich Wahnsinn. Der hat das Ding ja wirklich fertig gebaut. Da steht jetzt wirklich hinter seinem Rex Creation Museum steht eine riesige Arche. Angeblich nur mit den Mitteln der damaligen Zeit erbaut, so ungefähr. Natürlich sind innen drin Betongussteile und Nieten und Streben und sowas, ja, aber egal. Ja, so damals zum Wasser lassen, das Ding dann. Ja, ich finde das so irrsinnig, dass er da wirklich die Kohle für zusammengekriegt hat und das durchgezogen hat. Das Ding ist riesig. Ja, es gibt genug Bekloppte. Ich meine, der Noah, der war ja auf der Arche. Und wenn ich mir jetzt angucke, dass wir Tuberkulose, AIDS, Hepatitis haben, Krebs, der muss ja auch die ganzen Krankheiten mitgetragen haben und in die Welt gebracht haben. Also, weil die das sind kommt ja nicht dann von der darauf folgenden Periode der Inzucht halt. Weil wenn ja nur noch die Familie über war, ich meine, ich möchte jetzt nicht schlecht über Noah sprechen, aber gib doch mal The Ark Experience ein, damit sich unsere Zuschauer da mal ein kurzes Bild, weil ich finde das echt überwältigend, dieses Ding. Ein Monument der Saudummheit, wirklich. Oder ist das? Ja, ich tippe schon nebenbei und ich sag mal kurz was zu dem, was da gerade eingeblendet ist. Das ist hier eine Story gewesen aus Hannover. Ein ausgezeichneter Flüchtlingshelfer vermietet nur an christliche Flüchtlinge. Also, das ist so der Gist von dem Artikel. Aber ist das nicht schon mal von vornherein gesetzeswidrig? Sollte man meinen, ja. Darfst du wirklich jemanden ablehnen, weil er einer anderen? Ich glaube das nicht. Das darfst du doch nie nirgendwo in keinem Bereich eigentlich. Ja, naja, wenn du gläubig bist, dann darfst du das in allen Bereichen eigentlich. Ja, stimmt, die Kirchen dürfen das, ja. Ja. Na gut, der Typ ist jetzt nicht die Kirche, aber sicherlich schon irgendwie, Moment. Oh mein Gott, ja, der Artikel. Den habe ich auch angelesen. Ist mir übel, ey. Ja, da müssen wir jetzt durch. Ich wollte eigentlich den Ark-Encounter hier erstmal irgendwo. Warum kann ich den Ark-Encounter, so heißt es genau. Kann ich den hier nicht droppen? Mach doch jetzt. Ja, Ark-Encounter. Ja, komm, irgendeine Sings totale wird es geben, oder? Du kannst was kaufen. Around the Ark? Irgend sowas? Die geilen State-of-the-Art Exhibits. Billige Animatronics. Ziplines. Extreme Ziplines. Ja? Overnight Adventures. Fossil Find. Komm, oben About the Ark muss doch irgendwo. Haben die keine Gallery? Hauptsache Tickets. About the Ark, Noah's Ark. Animals. Real life animals. Also fast. Die sind alle da. Wenn die von Noah auch aus Plastik waren, dann glaube ich das sogar. Wie hat er die da alle reingekriegt? Ja, weil die halt 2,21 Millionen Kubikfuß groß war. So einfach ist das, ja. Du Depp. Ihr Zweifler. Gott, ja, es muss da irgendwo ein Bild geben, wo man sieht, was für ein Monster das ist. Da. Nicht gut. Ich will auch so ein Ding haben. Ja. Und dann können wir da drin Party feiern. Gott hätte es so gewollt. Ja, Hirschquelle und dann tun wir im Wald nebendran noch Fliegenpilz zusammen und machen eine gute Party. Wenn die pleite gehen, kaufe ich das billig und lass mich da beerdigen. Ja, das wird die, cool. Die Affen, Ape Ark wird das dann. Ape genau, Ark die Encounter. Ape Ark. Da können die Leute dann dahin pilgern. Das wird cool. Aber dann müssen wir die versetzen, irgendwo nach hier. Ja, aber nicht, dass wir sidetracked werden, ne? Dann lieber wieder zurück zum Programm und rein in den Artikel von der Kappa. Ja. Bringen wir in diesen Artikel ein, um mal die Debatte der männlichen Sexualität. Fälle von Menschenersatz, nee, pornosüchtig, objektophil, aufdringlich, männliche Sexualität, weist eine obskure Originalität auf. Warum wir empathisch darüber sprechen sollten und ihnen die männliche Sexualität auszutreiben haben. So irgendwie? Ja, wahrscheinlich. Bitte was? Orte zum Abspritzen. Gebetsräume und Orte zum Abspritzen brauchen wir uns an Flughäfen. Ja? Ja. Wenn sich da einer vor mir auf den Teppich wirft, dann kann ich ihn nur einfach im Rücken spritzen. Männer dagegen stehen in großer Zahl darauf, Frauen entlang von Stereotypen nach Fickbarkeit einzusortieren. Schublade auf, Asiatin. Schublade auf, Teenie-Porn. Wer sich einmal durch die Selbstverständlichkeiten der 0815-Pornoindustrie gewühlt hat, ist hinterher desillusioniert und als Frau auch ein bisschen angewidert vom Gedanken, dass richtig viele Männer so etwas geil finden. Das stimme ich absolut zu. Also auf X-Hamster, ja, da gibt es auch eine Kategorie, die heißt Woman's Choice. Ja. Und die Videos, die da sind, also wenn ich das ansehe, das kann ich nie im Leben leisten. Weißt du, ich bin da total desillusioniert von dem, was Frauen als Favoriten raussuchen. Ja. Ich finde es halt lustig, dass ich weiß nicht, also weißt du, du kannst ja die männliche Sexualität so angucken und auseinandernehmen. Wenn du das aber mit der weiblichen Sexualität machst, dann hast du einen Haufen verletzte Gefühle und hysterische Frauen, die rumkreischen. Warum werden denn Männer, die Hartz IV beziehen, warum finden die selten einen Weg in die Ehe? Aber Frauen, die Hartz IV beziehen, finden oft einen Weg in die Ehe. Warum haben Frauen einen Fetisch für sowas wie Uniform? Warum reicht es, dass du dir einen Anzug anziehst und dann bei Frauen einfacher landen kannst? Warum ist es einfacher, mit einem teuren Auto bei Frauen zu landen? Es ist halt alles nur Status. Die Frau möchte einen Status haben, weil der Status des Mannes in Ressourcen ausgedrückt die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ihr Kind nicht verhungern wird. So, das ist ganz primitiv gedacht. Und der Mann achtet sehr stark auf Äußerlichkeiten, weil der Mann die Äußerlichkeiten schön findet, die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Frau das Kind zur Welt bringen kann. Das sind ganz primitive Urantriebe. Aber wenn man sich gegenseitig dafür schämen möchte, also die Männer, die Frauen schämen und die Frauen, die Männer schämen wollen, wie ihre Sexualität funktioniert, Tut es nur irgendwie, ich weiß nicht, den sozialen Frieden stören, finde ich. Weil Menschen generell sind einfach sehr primitiv. Also, und wenn man sich der Primitivität bewusst wird, geht viel, ich weiß nicht, von der weiblichen Mystik kaputt, sagt man mal so. Also, kriegt die sich ja echt darüber auf, dass in dem Bordell keine Frauen arbeiten? Mhm. Also, damn if you do and damn if you don't ist das halt, ne? Also, wenn du Frauen schändest gegen Geld, ist das schlimm. Und wenn du Frauen nicht schändest gegen Geld, ist es auch irgendwie schlimm. Aber viel besser finde ich hier, warte mal, du hast Männer hier, genau da, das. Männer sind Schweine, sangen die Ärzte in den 90ern. Ein Song, der mich deswegen so tief verstörte, wird? Wer sich von Männer sind Schweine tief verstören lässt, der sollte zum Arzt. War doch in dem Video diese Laura Croft. Ja. Und die Ärzte haben das irgendwann nie wieder gespielt, weil die Mallorca-Fraktion das vereinnahmt hat. Weil ich die darin beschriebenen Verhaltensweisen ja direkt vor Augen hatte. Jungs in meinem Alter, die mit voll ejakulierten Socken rumprahlten. Männer im Fernsehen, die fremd gingen, betrogen. Und Männer in den ersten Pornos, die man so sah, die sich benahmen, als seien sie testosterongesteuerte Affen. Ja, was denn sonst beim Geschlechtsakt? Glaubst du, da geht es dann drum irgendwie? Oh. Aber das ist halt die weibliche Sexualität, ist halt auch echt lachhaft. Wenn du dir bei Tinder anguckst, dass 80% der Männer unterhalb vom Durchschnitt sind, bewertet von Frauen, und dass wiederum Männer 50% der Frauen unter Durchschnitt bewerten, dann siehst du halt, dass Frauen gerne im Status hochheiraten würden. Die schimpfen dann über ein Alpha-Männchen, kriegen aber eine feuchte Hose, wenn 50 Shades of Grey eines der erfolgreichsten Bücher überhaupt ist, was je geschrieben worden sind. Nur ach, Bücher, die Staat... Der kann sie seinen Fetisch ausleben und deswegen ist sie der Mittelpunkt seines Lebens. Ja. Weißt du, das kann man sich alles schönreden. Ja. Warum ist Titanic, obwohl er aus den 90ern ist, immer noch einer der erfolgreichsten Filme ever? Diese wunderschöne Romantik, wo sich der Mann am Ende für die Geliebte opfert und sein Leben gibt. Obwohl er mit auf das Brett gepasst hätte. Ja. Die Frauen wollen nur Status. Ich will, dass du für mich stirbst. Ich will, dass du für mich arbeitest. Ich will deine Ressourcen haben. Und bitte, bitte, bitte kritisiere mich nicht, wenn ich mir was einfallen lasse, wie ich an deine Ressourcen drankomme. Weil ich fühle mich in meinen Gefühlen so furchtbar verletzt, wenn du auch mich verstehst in meiner Sexualität. Und der Witz ist, da gibt's nichts zum Shame. Frauen hätten gerne, dass ihre Babys nicht sterben, dass der Mann genügend Ressourcen ranschaffen kann, damit die Kinder weiterkommen. Das ist völlig normal, aber immer dieses, nur die männliche Sexualität ist merkwürdig, weiß ich nicht so genau. Schämen meine kann man Ex-Mann beide Geschlechter. Versucht, mich und ihren derzeitigen aufeinander zu hetzen, dass wir uns schlagen, und die hat hinterher zugegeben, dass sie das nur gemacht hat, weil sie das geil gefunden hätte. Ja, dass also, man um sie kämpft. Ja, wenn ich mir jetzt hier diesen Kram weiter durchlese, dann ist das echt so ein, ich verstehe die Welt nicht, aber ich habe die Welt perfekt verstanden, ich schreibe da jetzt ein Buch drüber, weil das ist hier nämlich, am 17. März erscheint ihr Buch, 600 Seiten bei Reklam. Ist 100 Seiten schon ein Buch? Das ist ja eher eine Broschüre, oder? Naja, gehört das jetzt noch zum Titel dazu oder nicht? Das ist ja auch in Anführungsstriche. Ich dachte, das wäre jetzt Teil des Titels. Der Frauen bloß Mittel zum Zweck sind. Was ist das für ein Quatsch? Sex, Sicht auf Sexe der Frauen nur Mittel zum Zweck sind. Welcher Mann will denn, also es gibt sicher ein paar, denen auch so eine Puppe reicht da in Barcelona, aber ich für meinen Teil verzichte dankend. Es gibt auch Leute, die wollen ihre Stähler beiraten. Hä? Alter Monty Python-Joke. Ach so. Objektophil. Ja, vielleicht liegt es daran, ne? Vielleicht liegt es an der Objektophilie, aber nicht dran, dass irgendwie. Auf YouTube kann man eine Dokumentation über eine Frau finden, die sich in eine Achterbahn verliebt hat und die auch heiratete. Ich finde das gut. Ja, es gibt mehrere solche Sachen. Ich habe auch irgendwann mal so eine gesehen über eine, die sich in die Twin Towers vom World Trade Center verliebt hat. Das war allerdings irgendwann in den 90ern. Ach, die Arme. Das ist gut. Ja. Nee, aber 155 Millionen. Hoffentlich mag sie das Das Neue auch. Weiß ich nicht. Ist nichts drüber bekannt. 125 Millionen wurden von 50 Shades of Grey an Kopien verkauft seit 2012. Das ist die beste Porno-Fiction, was die weibliche Sexualität ausmacht. 50 Shades of Grey ist echt lächerlich. Also schämen kann man sich gut. Also weiblich wie männlich. Also da gibt es genügend zum Schämen. Ey, und hier dieser Kram, nicht verurteilend oder stigmatisierend, ey, fick dich ins Knie, du dumme Kuh. Ganz im Ernst. Durch die Jahrhunderte im Patriarchat haben wir gelernt, alles Männliche hinzunehmen und nicht zu hinterfragen. Seid ihr noch ganz dicht? Nee. Diese Frau zieht einen Sohn auf, ne? Das muss man auch nochmal dazu sagen. Wenn mir das immer einfällt, diesen verwirrten Scheiß von der Lese, wird mir ganz anders. Also. Das hat natürlich nichts mit Männerfeindlichkeit zu tun. Nee, ganz und gar nicht. Wir wittern die, aber die ist gar nicht da. Warum geht ein Großteil der weltweiten Gewalt von Männern aus? Frauen tun Kinder in der Regel brutalisieren. Also, ich weiß nicht, ganze Psychopathen, die rumlaufen, großer Teil davon wurde halt als Kind so heftig geschlagen von der Mutter, die einen Wutanfall bekommen hat. Weiß nicht. Warum schlagt ihr die Kinder so oft? Also macht euch mal über die Jugendzeit von Andreas Breivik. Macht euch mal damit bekannt. Schaut mal Andreas Breivik, was in seiner Jugendzeit passiert ist. Wie seine Kindheit aussah. Emotional kalte Mutter und dann gab es noch so andere Geschichten. Ja. Wie so ein roter Faden, der sich da durch die Leben einiger Amokläufer, Serienmörder zieht. Ob das jetzt Zufall ist oder tatsächlich was dahinter steckt, das weiß ich nicht. Aber man kann sich auch mit so einer Geschichte in alle Richtungen entwickeln. Also das ist kein... Ja, klar. Man sollte dann auch nicht versuchen, irgendwie daraus was abzuleiten, was nicht da ist. So. Nein, aber ich weiß nicht, wenn ich sowas höre oder so, dann hast du doch auch wahrscheinlich selbst den Impuls, dass du denkst, irgendwie die Mutter trägt eine Teilschuld daran, wie er so geworden ist, weißt du? Ja, das auf jeden Fall, natürlich. Nee, nur ich wollte sagen, man kann so eine Geschichte auch durchleben und als anderer Mensch als Anders Breivik rauskommen. Das ist so ein bisschen wie mit dem, nachdem dieser Flug von der German Wings da zerschellt ist, wegen dem erweiterten Suizid. Da hieß es ja dann auch gleich, Depressive. Und da bin ich dann halt als Betroffener selber auch hellhörig, wenn man sowas... Da möchte man nicht in so eine Kiste mit reingeraten, nur weil jemand ungenau ist. Ja. Ja, beim Breivik speziell war es eine Frühsexualisierung durch die Mutter. Aber ja, das ist auch sehr detailversessen. Also. Kommen wir zur Petition 70282. Geschlechterspezifische Fragen. Reformierung des transsexuellen Gesetzes vom 27.02.2017. Kann ich endlich Ebelina werden? Das ist jetzt die große Frage. Ja, was gibt's da? Anerkennung eines dritten Geschlechts. Also bei dem ersten Punkt, da würde ich dann halt so jemanden wie die Maya Posch fragen wollen, weil da mit dem Thema kenne ich mich einfach nicht genug aus. Aber ich meine, natürlich sollte vielleicht eher gewartet werden, bis derjenige einen Moment mitreden kann bei der Entscheidung, ob was passiert und was passiert. Weil das ist ja nun mal immer noch eine medizinische Frage, anders als aus meiner Sicht, auch wenn ich Leute damit verärgere, eine psychologische Frage, wie es bei den Transsexuellen ist. Das Recht auf Selbstbestimmung ohne jahrelangen Alltagstest finde ich fragwürdig. Also ich finde schon, dass jemand damit, also das ist ja nichts, was man einfach rückgängig machen kann. Das sollte man schon mal irgendwie probiert haben, wie das ist, so zu leben. Oder? Ja, ich denke auch. Also, ich meine, solche Operationen sind ja auch ziemlich eingreifend. Und ja, also, wir sind natürlich keine Ärzte, aber ich könnte mir jetzt so vom Denken her, würde ich auch sagen, es wäre vielleicht besser, wenn die Leute erstmal durch die Pubertät durch sind oder so. Also, das mit dem Recht auf Selbstbestimmung. Ohne jahrelangen Alltagstest weiß ich nicht, ob das tatsächlich helfen wird, den Menschen das Leben zu erleichtern. Du kannst ja auch als, ich weiß, also ich muss da halt dann zum Beispiel an Schizophrenie denken und dann hat da jemand eine Wahnvorstellung und tut die Leute darum bitten, dass die ernst genommen werden. Und also hat jetzt die Person Gender Dysphoria, also eine Identitätsstörung, ist die Person gerade in einem psychotischen Zustand, ist das ein Edgelord, der das aus Jux und Tollerei macht, ja oder nein? Ich finde das bei, das ist ein Alltagstest. Ich finde es schon besser, wenn man da Unterstützung von einem Arzt bekommt, wenn man sowieso in einer Gruppe ist, die einen sehr hohen Selbstmordanteil hat, dass das vielleicht einfacher ist, wenn man dann auch Ärzte sieht, bevor man dann irgendwie am Ende von seiner Transitioning dann, wenn man eine Operation bekommt, die nachhaltig das Leben für immer verändert, dass man dazu vielleicht dann doch regelmäßig mal einen Arzt vielleicht ein paar Jahre aufsucht, bis man das dann bekommt. Also ich halte das für keine schlechte Idee. Also ich weiß nicht. Also ja. Ja, was heißt auch, also das ist so ein bisschen jahrelang, was, wie lang darf er dann sein, der Alltagstest? Ja, weil du kannst tagelang. Ja, eben, du kannst ja nicht jemanden wirklich, du kannst ja jemanden in der Stimmung, der kann ja zum Beispiel auch zusätzlich depressiv sein und ist im Moment in einer schlechten Phase und dann sagt er, ich möchte das, aber und dann nach 6 Wochen wacht er im OP auf und denkt sich, scheiße, das war nicht so eine gute Idee. Ja. Das meine ja, ich. Ich weiß also, vor allem auch gar nicht genau, wovon die jetzt reden, weil es sieht so ein bisschen, da müsste man sich jetzt diese Vorlagen da mal angucken, weil der erste Punkt, da geht es irgendwie um Intersexuelle, aber ich bin mir nicht sicher, ob die restlichen Punkte da auch von handeln oder ob das jetzt nicht wieder dann so ein Schneeflockengewürm da irgendwie wird. Ich glaube nicht, dass so, ich weiß nicht, wie das bei Intersexuellen ist, ich glaube, dass da ein Alltagstest nicht so eine Rolle spielt. Okay, also dann Transsexuelle, ja. Ja, weil das heißt ja auch transsexuellen Gesetz. Das ist ja jetzt nicht intersexuell. Ja, das kann ja sein, dass es da mit drin steht oder so. Weil du ja dafür dann auch so eine OP irgendwie brauchst. Ja, keine Ahnung. Also der Name der medizinischen Leistung durch gesetzliche Krankenkassen. Ja, aber was ist da mit anderen Leuten mit echten Schwierigkeiten mit ihrem Körper, sage ich jetzt mal, muss dann auch eine Fettabsaugung bezahlt werden, weil die sind ja sonst auch unbedingt. Also, oder muss eine Brustvergrößerung bezahlt werden, weil die Frau sonst ganz schlecht durchs Leben kommt. Und Anerkennung eines dritten Geschlechts, ja, Intersexualität muss das ja dann aber wohl sein, oder? Nee, ich denke nicht, weil ich meine, das ist ja eigentlich auch kein drittes Geschlecht. Aber was ist denn, ich meine, Transsexuelle, da geht es doch um eine Geschlechtsumwandlung im, ja, auch das, im ja. Endeffekt. Also was sollten wir da mit einem dritten Geschlecht? Ja, eben, das ist vor allem das. So, dass du bei Intersexuellen einen Scan machst, einen MRT-Scan oder was? Ich weiß nicht. Da müsste man sich nochmal besser vorbereiten, um das im Detail anzugucken. Wie gesagt, da könnte man echt die Maya nochmal ansprechen, ob die Interesse hätte, vielleicht dazu was zu sagen. Weil soweit ich weiß, ist es irgendwie mittlerweile, glaube ich, ein Bluttest und vorher war es ein MRT, mit dem du dann den operativen Eingriff machst bei Intersexuellen, weil er intersexuell, ja, also von Geburt an mit nicht, also wo du es nicht eindeutig identifizieren kannst, ob männlich oder weiblich. Aber ja, das ist vielleicht mal ein extra Stream wert, um sich da differenziert das Maul drüber zerreißen zu können, ob man das Haram findet oder Halal findet. Ja, aber in dem Fall gibt es ja nichts Haram oder Halal zu finden. Das ist wie, ich kann auch jemanden, der behindert ist, nicht Haram oder Halal finden oder jemanden, der eine übertragbare Krankheit hat, nicht komplett Haram oder Halal finden. Ich finde zum Beispiel die Behandlung, die zum Teil Leute versuchen anzubieten für Schizophrene, dass man die nicht mit Medikamenten behandelt, zum Beispiel extrem dubios und merkwürdig. Und ich weiß halt nicht, ob das jetzt ein Schneeflockengesetz ist oder tatsächlich helfen soll. Also, weißt du, einfach nur alternative Heilmethoden, also ich keine Ahnung. Ich weiß nicht. Aber Teenie festgenommen, Mädchen 15 mit durchschnittener Kehle in Düsseldorf gefunden. Ich fand den Artikel interessant, weil gar nichts genannt worden ist von wer, wem, warum irgendwie in Sachen Identität was angetan hat. Und das ist jetzt ein Artikel, wo... Doch, Mann spricht Frau. Ja, Mann sticht Frau, ja, okay. Fall drin. Okay, das schon mal. Aber du könntest jetzt sagen, die Salafisten tun sich über die Kuffars das Maul zerreißen. Es könnten die Rechten gewesen sein, die den Salafisten was angetan haben. Es könnten die Linken sein. Weißt du, ist es wirklich besser, schlechter, wenn gar nichts in Sachen Identität drinne steht? Irgendwann hast du nur noch so Medien, weißt du, da kommt dann so der Vorspann von der Tagesschau. Ja, da hast du den Sprecher da sitzen und der sagt dann, es ist was passiert. Und dann kommt der Abspann. Ja. Weißt du? Ja. Es ist was passiert in Köln. Das können wir vielleicht noch sagen. Ja. Da hat der Kevin seiner Wut mal Luft gemacht. Das war bestimmt der Kevin. Ja, ich weiß nicht, also irgendwie, ich würde mich freuen, wenn wir mal irgendwie eine Studie finden würden, ob die Angriffe auf irgendwelche Bürgerbüros, sei das jetzt von einer AfD oder von der SPD oder CDU und allen Vereinen, die wir ja haben, ob die jetzt mehr werden, ob die weniger werden, also da würde mich mal eine Studie interessieren, aber ich habe bisher keine gefunden. Also, aber ja. Aber wenigstens die sind wir los. Ja, die Old School Society, das waren professionelle Rechtsterroristen, die sich auf Facebook in geschlossenen Gruppen verabredet haben. Anschläge. Ich meine, es ist auch okay, wenn Leute sich durch Dummheit aussortieren. Das ist schon in Ordnung. Aber ohne Maß sein Gesetz konnten die jetzt gefasst werden. Ich verstehe gar nicht, warum. Ich dachte, dass Facebook und das Internet und alles und soziale Netzwerke absolut wilder Westen sind. Ich verstehe gar nicht, wie sie diese Old School Society fassen konnten. Also das ist mir ein absolutes Rätsel, weil wir brauchen ja jetzt ein neues Gesetz, um die Hassrede einzuschränken. Auch bei der professionellen Ausrüstung hier. Ja, gefunden wurden Gas, Schreckschusswaffen, Schlagringe, Schwerter, außerdem illegale Feuerwerkskörper aus Tschechien und Nägel. Nägel, zieht euch das mal rein. Das erinnert mich voll wieder an die Ärzte. Mit dem Schwert nach Polen. Warum, René? Ja. Es ist traurig. Was? Verdutzt, ne? Also ich meine, es wirkt ja nicht nur so, als ob die Polizei ihre Arbeit macht, sondern wir sogar über Gesetze verfügen, damit man solche Sachen, damit man solche Leute überführen kann, ja? Und vor Gericht stellen kann. Das ist voll merkwürdig irgendwie, keine Ahnung. Ja. Als würde das Rechtssystem funktionieren, ja? President Trump's first 100 days, what Brookings experts are saying. Also das könnt ihr euch später in den Quellen nachgucken. Das sind einfach ein paar Menschen, die viel Ahnung von Dingen haben, die ihre Meinung abgeben. Das sind gute Übersichtsartikel zu den USA. Oftmals kannst du hier Sachen lesen, die Wochen oder Monate später von der Mainstream-Presse aufgegriffen werden, im Positiven wie im Negativen. Aber ich meine nur, das ist ein sehr schöner Post. Also man kann da nicht auf alles im Detail eingehen, weil es ein Sonderstream wert wäre. Aber das ist so ein, ja, wo viele Experten zu Wort kommen. Wenn man gut informiert sein wollen würde, würde man dort viele verschiedene Stimmen finden. Also. Es gibt Echos von Watergate überall. Echos von GEMA geht überall. Jetzt wären eigentlich wieder deine Editing-Künste gefragt. Aber oh, der Revised Travel Ban ist doch auch schon wieder kassiert, oder wie war das? Den hat doch auch schon wieder ein Gericht für nicht gültig erklärt. Lawfare. Ach du meine Güte, da willst du aber, dass unsere Zuhörer was lesen. Das ist irgendwie so eine Überschrift wie Soziologe beschuldigt Westen. So. Das ist wie in dem anderen alten Monty Python-Sketch, wo die Leute am Fenster vorbeifallen. Oder eben ist jemand an unserem Fenster vorbeigefallen, nach unten. Ach ja, Aufsichtsratssitzung. Ja. Oh, ja. Wieder ein russischer Journalist tot. Naja. Wird schon kein Polonium gewesen sein, wa? Ja. Ja, von Unbekannten stark geschlagen. Also ich zerreiß mir ja das Maul eigentlich fast jede Woche darüber, wie schlecht ich den Mainstream finde. Aber bitte schlag die nicht. Das sind auch nur Menschen. So. Keine Ahnung. Ja, und da stand noch was, dass er zu einer mongolischen Minderheit gehört hat oder sowas. Ne? Also. Ja. Und hier schon wieder die Bill und Melinda Gates Stiftung zusammen mit anderen wohltätigen Organisationen wie der Deutschen Automatenwirtschaft, dem Nickel-Institut und Bayer. Oh. Ja, Euroaktiv. Pro Juncker Koalition verhindert LuxLeaks Untersuchungsausschuss. Wenn ihr euch fragt, wen Schulz besteuern möchte, wenn er mehr soziale Leistungen bringt, dann meint er damit die Mittelschicht, nicht die Oberschicht. Weil als es um die LuxLeaks ging, hat sich der Schulz dafür stark gemacht, dass man das nicht ganz so genau aufklärt. Und der Artikel handelt davon. Also, aber warum wird der finanziert von Bayer und der deutschen Automatenwirtschaft? Weil eine Finanzierung nicht unbedingt heißen muss, dass die Informationen immer kompromittiert sind. Heißt es, ist es zwar oftmals auch, aber es muss es nicht immer heißen. Also, ich glaube jetzt nicht, dass der Artikel direkt über Bill Gates sein Schreibtisch gegangen ist. Aber in dem Schreibtisch kann man halt erfahren, dass Schulz sich für eine Nichtuntersuchung der Steueraffäre um Luxemburg stark gemacht hat. Und wenn euch dann mehr soziale Gerechtigkeit versprecht, dann meint Schulz damit, dass er der Mittelschicht Geld wegnimmt und das dann der Unterschicht gibt. Und das ist halt irgendwie, ich weiß nicht. Robin Schulz, ja, echt mal. Ja. Namen gibt es den Reichen, sehr schön. Das internationale Konsortium der investigativen Journalisten. Okay. Ja. ICIJ. Ja, ich meine, ist ja gut, das ist ja Disclosure hier, wer dahinter steckt. Ja, nee, also es wunderte mich nur, dass gerade halt die Hochindustrie irgendwie teilweise. Oh ja, die Geschichte. Und am Tag danach ist wo eins explodiert? Beim Währungsfonds, ne? Oh, sexy. Die Paketbombe, die soll anscheinend an den Schäuble an unseren adressiert gewesen sein, ja. Aber ich sage in den Merkel hat ja 2013 schon mal eine Paketbombe erhalten. Aha. Ja, es war wohl auch aus irgendwelchen Feuerwerkskörpern gebaut. Scheiß Amateure. Aber ohne Profis. Nägel wohl. Ja, die waren ja noch bei den anderen. Die haben es ja gefunden. Die waren New School, nicht Old School. Genau. Ja. Giga klärt uns auf. Donald Trump bedeutet weniger Geld für Videospiele in den USA. Ja. Weil er eine Videospielsteuer erheben wird? Nein. Oder weil er Kulturmarxisten den Geldhahn abdreht? Ja, genau. Ich mache mir jetzt bestimmt ein paar Feinde, aber seit Mass Effect Andromeda weiß ich gar nicht mehr, ob ich da jetzt so traurig drüber bin. Nee, aber das Lustige ist halt, also erstmal finde ich sehr lustig, dass sie hier 1,8 Millionen Dollar haben die bisher investiert, auch wieder in einem komischen Satz, weil haben die bisher in den letzten 10 Jahren investiert oder haben die letztes Jahr investiert? Das Geld kam vor allem Universitäten zugute und wir wissen alle, wie Universitätskurse in Amerika aussehen. Wir hatten mal einen sehr anschaulichen Bericht von jemandem auf Kotaku in Action auf Reddit im Stream, wo der gesagt hat, wie es in so einem Game-Studies-Kurs heutzutage aussieht, dass da sehr viel über Identity, Minorities und Oppression gesprochen wird. Also ärgert mich das mal gar nicht, dass da irgendwie weniger Geld hinkommt. Und der andere Fonds hat Sachen wie Games for Change und so unterstützt. Da sind sicher auch Sachen dabei, die gut sind, keine Frage. Aber da sind sicherlich halt auch 43.000 feministische Game Jams und dieser ganze Mist dabei, mit dem halt gewisse Leute über genau solche Programme versuchen, die Zukunft der Videospiele zu beeinflussen. Und deswegen ist das für mich eigentlich alles in allem eine gute Nachricht. Ich finde es wunderbar. Ich war mal bei Digra und habe mir auch die amerikanischen Digra-Leute angeguckt. Das kann man komplett zum Fenster rausschmeißen. Wenn ihr euch ein Patreon machen wollt und weiterhin Ludologie betreiben wollt, macht das. Aber ich kann nicht nachvollziehen, wie man euch Geld in den Rachen schieben sollte, also mit dem, was ihr macht. Die Nicht-Gamer-Gatern also sagen, Digra, das ist diese Digital Games Research, wie geht's? Association. Also das sind die zum Teil auch einfach nur gesellschaftsschädigende kulturmarxistische Papiere schreiben, einfach nur um Leuten auf den Sack zu gehen. Also, ich glaube, in dem Fall hättest du jetzt Adorno-Kacke sagen müssen. Adorno-Kacke. Also es ist einfach nur gesellschaftsschädigend. Das ist, ich habe auch keine Lust, dass Kreationisten Geld bekommen. Die können sich ihren Scheiß von mir aus selber aus dem Arsch rausziehen. Ja. Aber genauso können die Gender-Leute sich ganz Arschen aus dem Arsch ziehen. Ja. Ich bin dafür, dass sie die Freiheit haben, ihre geistigen Ergüsse rauszuhauen, aber ich will nicht, dass Leute Geld dafür bezahlen müssen, dass man solche Leute mitfinanzieren muss. Sie können das ruhig selber hinbekommen in ihrem Leben, in ihrer Scheiß-Ludologie, Alter, ohne Spaß. Wir haben das ja in Lüneburg, hatten wir es ja auch, Deutschland, Digra haben wir ja genauso, wo sie dann Geld einsammeln wollen von den verschiedenen Bundesländern, damit man dann so Spiele machen kann, wie, keine Ahnung, ich bin ein Intergender Queer Liquid Veganer Stufe 7 und ich tue mich in Deutschland orientieren. Was kann ich da tun? Das ist so merkwürdige Kunstförderung für Leute wie André Teilzeit und darauf habe ich keinen Bock. Klingt nach Landeszentrale für politische Bildung Niedersachsen mit Deutschland als Videospiel. Deutschland als Videospiel, ja. Deutschland als Let's Play irgendwie. Wie stellst du dir Deutschland als Computerspiel vor? Ja? Let's Play Deutschland, so hieß der Dreck. Genau, ja. Die Bilder kriege ich nicht wieder aus meinem Kopf. Schaut euch die Videos nicht an von Let's Play Deutschland. Deutschland. Ganz ehrlich, Anita Sarkeesian hat doch auch einen Haufen Spendengelder eingenommen. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Ich hätte das lieber, dass ich ein paar Anita Sarkeesians habe, wie das Leute in Unis durchgefüttert werden, um dumme Papiere zu schreiben, die niemand braucht, wirklich niemand. Ich habe bei der Digra habe ich Leute kennengelernt, die Spielreviews schreiben von 70, 80 Wörtern Länge und das als wissenschaftliche Arbeit durchwinken wollen in den Ludologie-Fächern. Und wenn man für so eine Scheiße Gelder kürzt, ja, mehr Macht zu ihm, finde ich gut. Der Real Peer Review hatte die Woche eine Arbeit über, wie war das, Gender Queerness und Stahlindustrie. Da habe ich auch sehr gelacht über den Ausschnitt. Gender Queerness in der Stahlindustrie. Der war doch sogar bei Birgit Kelle gelandet, oder? War das ein anderer? Okay. Die hat auch irgendwas mit Stahlindustrie geteilt. Kann sein. Naja, okay. Und das passt halt noch. Das ist praktisch dieser Mensch hat den Giga-Artikel verlinkt hier, den wir eben besprochen haben. Und natürlich musste er Game droppen. Es ging gar nicht anders. Man darf nicht unterschätzen, wie sehr die Schuld für Trumps Wahl auch bei Gamergate liegt. Erstmal vielen Dank dafür, dass du Gamergate so viel Macht zusprichst. Poetische Gerechtigkeit wie im antiken Drama. Also er meint, glaube ich, damit, dass uns diese Kürzung treffen wird in irgendeiner Form. Was wieder zeigt, wie unbelesen selbst ein Kulturwissenschaftler, wie er in seiner Bio schreibt, zum Thema Gamergate ist. Und er hat dann auch leider wenig Einsicht gezeigt. Ich habe ihn dann mit den entsprechenden Zahlen darüber versorgt und deren Umfrage von Brad Glasgow, die klar zeigt, dass Gamergate zum Beispiel keine Rights oder Alt-Rights sind in der Mehrheit. Und er hat sich dann den einen Satz rausgepickt aus dem Artikel, wo stand, es gibt Alt-Right und Right-Leute bei Gamergate. Ja. Wie es auch bei Hundezüchtern, Fußballvereinen und, keine Ahnung, Schrebergartenclubs Alt-Right und Right gibt wahrscheinlich. Aber ein paar Sätze vorher steht halt, es ist lange nicht die Mehrheit von Gamergate. Also außerdem gibt er an, dass er Queer Activism betreibt. Dann habe ich ihm nochmal gezeigt, dass Gamergate in der Umfrage eine Zustimmung zur schwulen Ehe von 95% fast hat und ihn gefragt, wie er als Kulturwissenschaftler da auf die Idee kommt, dass wir irgendwie all right oder right sind, aber darauf hat er leider nicht mehr geantwortet. Ja, der Jan Schnochenberg, der scheint so gut informiert zu sein, dass er wahrscheinlich seinen Titel bekommen hat, weil er bei der Abschlussprüfung den Raum gefunden hat und ihn deswegen durchgewunken hat, damit man ihn aus der Universität los wird. Ohne Spaß. Und hier haben wir auch nochmal einen Blast from the Past, so ein Bonbon für unsere Gamergate-Veteranen. Bob Chipman muss man vielleicht kurz erklären. Bob Chipman, der Movie Bob, hat früher auf dem Escapist einen wöchentlichen Movie-Video-Kritik-Dings gehabt, hat da Filmkritik gemacht. Gar nicht mal schlecht an manchen Stellen. Hat aber dann, als Gamergate anfing, auch den kompletten SJW-Wahn bekommen und hält sich seitdem für sowas wie, keine Ahnung, einen Propheten, wie man diesem Ding hier entnehmen kann. Die einzig mögliche und machbare Zukunft für die Welt ist globalisiert, technokratisch und postnational. Jeder, der das verhindern will, ist entweder ein zerstörerischer Bösewicht, der kurzzeitige persönliche Gewinne sucht, oder obsolet, ignorant, oder obsolet, nämlich ignorante, pathetische, armselige Verlierer, die verstanden haben, dass sie keine Rolle spielen werden. Also er erklärt uns hier auf einen Schlag, dass wir einpacken können, eigentlich alle, die keinen Bock auf diese super globalisierte, technokratische, postnationale Gesellschaft haben, weil sich das irgendwie nach Terminator anhört. Oder nach Fallout. Ja. Oder nach Sowjetunion, finde ich. Also Sowjetunion kommt mir da echt in den Kopf. So. Die waren ja auch transnational und zumindest in ihrer sowjetischen Einflusssphäre. Die haben dann auch gern mal was dazu transnationalisiert, was gar nicht wollte. Ja, also und technokratisch waren die Sowjets auch. Also sie wollten ja einen neuen Menschen erschaffen, eine neue Kultur, mit der dann alle gleich sind. Und man hatte dann seine kleinen Zellen und seine Gemeinschaftsduschen und sein Gemeinschaftskafetorium. Du hattest dann einen kleinen Raum wie eine Besenabstellkammer, wo dein Bett war und alle waren gleich. So. Also ich habe in der guten alten Zeit, als es noch die DDR war, in DDR-Plattenbauten übernachtet und ich kann jedem nur abraten von solchen Ideen, wo jeder irgendwie das Gleiche zugewiesen bekommt, nur ein paar Bonzen, die im Wald ein umzäuntes Karree mit allem Luxus haben. Ja. Was guckt mich dieser Luther an? Nee, den habe ich schon weggemacht. Ja, noch Brot und Butter, da traf ich im Laden Martin Luther, was nicht weiter verwunderlich war, da es ja ein Reformhaus war. Ja, für unsere Zuschauer ist Herr Luther schon nicht mehr eingeblendet. Ach so. Die sind jetzt gerade Sterne und euch, wie ihr redet. Ja, aber da müsst ihr euch halt Luthers Gesicht dazu vorstellen. Ich kann es auch nochmal zeigen. Da ist es. Ihr guckt mich nämlich so gemein von da unten. Ja, wie war das? Ein solch durchböset, durchteufelt, durchgiftet Ding ist um diese Juden, die so und so viele Jahre unserer Plage gewesen und noch sind. Ja, Martin, bist voll progressiv drauf gewesen. Wie der andere Martin. Ihr könnt euch zusammentun. Das wird das Martin-Jahr dieses Jahr. Genau, also nicht zu Unrecht sagen ja auch diverse Leute, dass das mit der Reformation des Islam gar nicht mal so weit weg ist. Weil bei der christlichen Reformation gab es halt auch so eine Rückbesinnung auf die reine Lehre quasi, getrieben durch Herrn Luther. Und ja, also irgendwelche... Du meinst, Recep Tayyip könnte der Martin Luther der Türkei werden? Ja, Mann. Ja, oder dieser, wie heißt der Boss da vom Islamischen Staat? Oder vielleicht der Gülen und der Erdogan als die beiden Pole des Schismas, keine Ahnung. Internationalsozialismus. Habt ihr mitgeschnitten, dass Erdo heute direkt persönlich Angela Merkel gesagt hat, dass sie Nazi-Methoden benutzt? Sie benutzen Nazi-Methoden. Der ich finde immer das kühner, der kleine Bosporus. Also es gibt im Türkischen gibt's ein Wort, das ist heimatlos. Also heimatlos. Hm. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, aber es ist H-A-Y-M-A-T-L-O-Z. Das ist ein Wort, was sich im türkischen Sprachgebrauch eingebürgert hat, als die Türkei, weil sie ja verbündet mit Nazis war, dann alle Juden ausgebürgert hat. Und dann hat man denen heimatlos in den Pass gestempelt. Und dann war das Heimat, also Heimat, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Also. Ist auf jeden Fall entstanden, als die mit den Nazis kollaboriert haben. Ja. Lupenreine Demokraten. Lupenrein. Das ist vor allem, die willst du in der EU haben. Also, ja. Naja, nicht, aber weißt du, also als Globalist, ja. Aber wenn du das willst, darfst du ruhig weiter Martin Schulz wählen. Oder die Grünen. Keine Alternative. Wen soll man wählen? Naja, okay, gut, das machen wir in einem anderen Stream. MLPD. Vielleicht wächst ja noch was bis dahin. FDP. MLPD. So, FDP. Das ist klar. Ja. Wir hatten uns auf FDP die Violetten da gedacht. Stimmt, Violetten. Ich find die Violetten. Was sagst du? Gibt es die Yogi-Flieger eigentlich noch? Oder sind das die Violetten? Bist du die Violetten? Ich trete der FDP bei und mach aus der die militante Mitte. Ich radikalisiere die. Ich mach die alle zu Old. Ja. Ja, die FDP wäre mit einem militante Mitte-Kurs jetzt gar nicht mal schlecht beraten wahrscheinlich. Aber offensichtlich ist hier das zu kaltes Wasser. Naja, weiß ich nicht. PPismus. Also, das Wort Mitte fällt auf jeden Fall ziemlich häufig. Ja, aber das mit dem Militant hapert halt noch. Also oft wird sich halt doch wieder dann, wie wir es letztens gesehen haben, in diesem tollen Vortrag an den Gendergraden rangeschmissen oder an Ähnliches. Da würde ich anderes erwarten. Naja, ganz selten, aber wird sich da rangeschmissen an den Genderkram. Also in Niedersachsen sind sie ja so ziemlich dagegen, was Rot-Grün da macht. Und du klingst ein bisschen wie Kevin gerade. Nö. Ich habe ja konkrete Beispiele. Das sind, das, also das, nee, aber das der war, hat auch gesagt, bei uns ist es, also da muss auch die Basis der FDP. Ja, nee, das war in dem Fall nicht die Basis, das war in dem Fall die Fraktion im Landtag. Okay. Die ja dagegen gelöst hat. Das hatten wir auch damals in unserem Stream. Nennen wir ein, was? Ich meine, nennen wir ein Bundesland. Oder ein Stadtstaat, den wir haben, der erfolgreich unter SPD ist. Berlin kommt gut voran, NRW kommt gut voran, keine Ahnung, SPD hat keinerlei Erfolge, die sie vorweisen können. Überall, wo sie ihre Finger drin haben, wird alles schlechter für alle Beteiligten. Keine Ahnung. Schreibt in die Kommentare gute Beispiele von SPD-Politik auf Landesebene oder auf Bundesländerebene. Ich keine Ahnung. Schulz ist der Beste. Ja, das waren die Weltraumaffen für heute. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Allah Snackbar. Röterkasse. Zyniker sind dumm.